Ulysses. Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 18. Penelope. Ja, weil er sowas doch noch nie gemacht hat. Bis jetzt, dass er sein Frühstück ins Bett haben will, mit zwei Eiern, seit dem City Arms Hotel, wo er immer so tat, wie wenn er wegen seiner kranken Stimme das Bett hüten müsste und den feinen Lackaffen spielte. Alles bloß, um sich bei der alten Ziege interessant zu machen. Mrs. Riordan, von der er dachte, er hätte einen dicken Stein im Brett bei ihr, und dabei hat sie uns keinen roten Heller hinterlassen. Alles für Messen weg, für sie selber und ihre blöde Seele. Also sowas von Geizkragen, das gibt's nicht nochmal wieder. Wie die sich gesträubt hat, die lumpigen 4 Pence für ihren Brennspiritus rauszurücken. Und dann all ihre Wehwehchen, die sie hatte. Und das ganze Gequatsche über Politik und Erdbeben und das Ende der Welt. Also erstmal wollen wir uns doch noch ein bisschen amüsieren, guter Gott. Wenn alle Frauen derart rot sehen bei Badeanzügen und ausgeschnittenen Kleidern. Von ihr hat ja schließlich keiner verlangt, dass sie sowas trägt. Ich nehme an, sie war fromm, weil die garantiert kein Mann ein zweites Mal anguckt. Hoffentlich werde ich nie so wie die. Glatt ein Wunder, dass sie von uns nicht auch noch verlangt hat, dass wir uns die Gesichter bedecken. Aber dafür war sie ja bestimmt gebildet. Und der ewige Schnickschnack mit Mr. Riordan hier und Mr. Riordan da. Also ich weiß nicht, wenn der nicht heilfroh war, wie er abhauen konnte von ihr. Und der Hund, der andauernd an meinem Pelz am Schnüffeln war und mir ewig unter die Röcke wollte, besonders wenn ich meine, naja. Aber trotzdem, irgendwie mag ich das an ihm, wie er so höflich ist zu alten Frauen und zu Kellnern und Bettlern. Auch stolz ist er. Eigentlich gar nicht so einfach aus nichts, aber auch nicht immer. Also, wenn er ja mal was richtig Ernstes kriegte. Das ist der Haken bei ihm. Dabei ist es viel besser, wenn sie sich ins Krankenhaus legen, wo alles sauber ist. Aber um ihn so weit zu kriegen, müsste ich ihm das wahrscheinlich einen geschlagenen Monat lang einhämmern. Ja, und dann käme als nächstes die Bescherung mit der Krankenschwester. Und er wäre nicht wieder wegzukriegen da, bis sie ihn rausschmeißen täten. Oder vielleicht auch eine Nonne, wie auf der dreckigen Fotografie, die er hat. Also wenn die eine Nonne ist, dann bin ich keine. Und außerdem finde ich das Banaschieren und Medizin geben einfach zum Davonlaufen. Wie er sich damals die Zehe geschnitten hatte mit dem Rasiermesser beim Hühneraugenschälen. Eine Heidenangst, dass er Blutvergiftung kriegt. Aber wenn mal was wäre, dass ich selber krank bin, da könnte man sehen, was seine ganze Aufmerksamkeit. Bloß, dass die Frau sich ja immer zusammenreißt und kein derartiges Gedöns macht wie die immer. Ja, irgendwo ist er natürlich gewesen. Klarer Fall. Bei dem Appetit? Ja. Aber jedenfalls Liebe ist's nicht. Sonst hätte er nichts anderes im Kopf, als an sie denken. Also war es entweder eine von diesen Nachtweibern, wenn es wirklich da unten war, wo er war. Und die Hotelgeschichte, die er da erzählt hat, waren dicker Packen Lügen, bloß um das zu vertuschen. Also ich mag das nicht, sich im Bett streiten. Oder wenn's das nicht ist, dann irgend so ein billiges Hürchen, mit dem er sich eingelassen hat oder sich irgendwo heimlich aufgegabelt. Wenn die ihn bloß so gut kennen täten wie ich. Ja. Ja. Weil vorgestern, da war doch irgendwas am Kritzeln. An einem Brief, wie ich ins Vorderzimmer kam wegen den Streichhölzern, um ihm Dignams Tod zu zeigen in der Zeitung. Also glatt, wie wenn ich was geahnt hätte. Und er deckte gleich das Löschblatt drauf und tat so, wie wenn er über Geschäftssachen am Nachdenken wäre. Also todsicher war das an irgend so einer, die sich einbildet, da hat sie einen richtigen Tippen gefunden. Weil ja doch alle Männer ein bisschen so werden in seinem Alter. Besonders, wenn sie auf die 40 zugehen. Wie bei dieser Schlampe damals. Der Mary, die wir in der Ontario Terrace hatten, die sich immer den Hintern ausstopfte, um ihn zu reizen. Schlimm genug, den Geruch von diesen angemalten Weibern von ihm runterzukriegen. So einmal oder zweimal hatte ich ja direkt einen Verdacht, wo ich ihm dann gesagt habe, er soll doch mal näher rankommen an mich. wie ich das lange Haar fand auf seinem Rock. Und dann schon sowieso, wie ich in die Küche kam und er so tat, wie wenn er Wasser trinkt. Eine Frau allein bloß ist ihnen nicht genug. Es war alles seine Schuld, natürlich. Erst die Dienstmädchen verderben und dann mit dem Vorschlag ankommen, sie könnte doch mit an unserem Tisch essen. Zu Weihnachten. Wenn du nichts dagegen hast. Also nein, vielen Dank. Nicht in meinem Hause. Stiehlt mir die Kartoffeln und die Austern weg, 2 Sechserstutz, und haut dann ab, ihre Tante besuchen. Wenn du nichts dagegen hast. Glatter Diebstahl war das. Aber es war ja ganz klar, dass er was hatte mit der. Sowas kriege ich raus, da gibt's nichts. Also nie würde ich mich ja so weit erniedrigen, dass ich denen nachspioniere. Aber die Strumpfbänder, die ich dann in ihrem Zimmer gefunden habe, an dem Freitag, wo sie Ausgang hatte, das war mir genug. Das war ein bisschen zu viel für mich. Und ich habe ja auch gesehen, wie sie knallrot wurde vor Wut, innerlich, wie ich ihr auf die Woche gekündigt habe. Am besten, überhaupt, man macht alles alleine und ohne sie. Mit den Zimmern werde ich selber viel schneller fertig, wenn bloß nicht das verdammte Kochen wäre und den ganzen Dreck wegmachen. Ihm habe ich ja jedenfalls gehörig die Meinung gesteckt. Entweder sie verlässt das Haus oder ich. Nicht mal anfassen konnte ich ihn ja mehr. Wenn ich mir dachte, er ist mit so einer dreckigen, schamlosen Lügnerin und Schlampe wie der, die mir doch glatt ins Gesicht hinein alles abstritt und dabei in der ganzen Wohnung dauernd am Trällen und Singen, sogar noch auf dem Klo, weil sie genau wusste, viel kann ihr ja nicht passieren. Ja, weil er so lange ja doch nicht aushalten könnte, muss er es eben irgendwo machen. Und das letzte Mal, wie er mir an den Hintern kam, wann war das doch? An dem Abend, wo Beulen mir so ganz toll die Hand gedrückt hat, wie wir an der Tolka lang gingen, weiß Gott. In gewisser Hinsicht ist er eben mal eine Abwechslung, dass man nicht immer und ewig denselben alten Hut tragen muss. Wenn ich mir nicht einen schicken Jungen kaufe, dass er es mir macht, wo ich es ja selber nicht hinkriege. Ja, so ein junger Boy, der würde mich schon mögen. Ich würde ihn ein bisschen aus der Fassung bringen, alleine mit ihm. Und wenn wir das wären, würde ich ihn meine Strumpfbänder sehen lassen, die neuen, und ihn so ansehen, dass er rot wird. Und ihn verführen. Ich weiß doch, was in so Jungens vorgeht, wenn sie den ersten Flaum auf der Backe haben. Machen dauernd an sich selber rum, stundenlang können sie's hinziehen. Ja. Frage und Antwort. Würdest du dies, das und jenes mit dem Kohlenmann? Ja. Mit einem Bischof? Ja. Würde ich ohne weiteres machen. Weil ich habe ihm das doch auch erzählt, wie irgend so ein Dekan oder Bischof neben mir gesessen hat im jüdischen Tempelgarten. Wie ich das wollene Ding am Stricken war. Fremd in Dublin. Wieso kann man eigentlich einen Mann nicht küssen, ohne gleich erst mit ihm aufs Standesamt? Man liebt eben manchmal zu wild, wenn man spürt, wie einem das so richtig schön durch den ganzen Körper geht. Da kann man gar nicht anders. Ich wollte, irgendein Mann, egal wer, nehme mich manchmal einfach, wenn er da ist, und küsste mich in seinen Armen. Es geht doch nichts über so einen Kuss. Lang und heiß. Geht einem runter bis in die Seele. Ja, lähmt einen fast. Und dann kann ich diese ganze Beichterei auf den Tod nicht ausstehen. Wie ich immer zu Pater Corrigan gegangen bin. Er hat mich angefasst, Pater. Na wenn schon, was ist denn dabei? Also, das möchte ich doch gerne wissen. Ob er mich eigentlich erkannt? Das heißt, ob er wusste, wer ich war in dem Beichtstuhl. Ich konnte sein Gesicht ja sehen, aber er meins nicht. Und natürlich hat er sich nie umgedreht oder sich was merken lassen. Aber seine Augen waren ganz rot, wie sein Vater starb. Für eine Frau sind die natürlich verloren. Muss was Schreckliches sein, wenn ein Mann heult. Ach, die sind doch alle. Also, das möchte ich doch eigentlich ganz gerne mal umarmt werden von einem, wenn er seine Messgewänder anhat und der Weihrauchduft an ihm wie der Papst. Und außerdem ist ja gar keine Gefahr dabei mit einem Priester, wenn man verheiratet ist. Dazu nimmt er sich viel zu sehr in Acht, gibt dann bloß irgendwas an SH dem Papst ab, als Buße. Also das möchte ich doch wissen, ob er richtig befriedigt war bei mir. Wer ihm wohl die Blume geschenkt hat, wo er sagte, er hat sie gekauft? Er roch auch irgendwie nach, dass er was getrunken hat, aber nicht Whisky oder Stout. Vielleicht dieser süße Kleister, wo sie ihre Plakate mit ankleben. Irgendwas wie Likör. Also da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Diese tollen, teuren Getränke zu siffeln, die so richtig saftig schillern, grün und gelb, wie die Kavaliere vom Bühneneingang sie immer im Petto haben mit ihren Klappzylindern. Ich hab doch mal einen gekostet mit dem Finger aus diesem Amerikaner seinem Glas, der die Nutte dabei hatte und mit Vater über Briefmarken am Fachsimpeln war. Also der konnte doch kaum noch die Augen offen halten und ich hab dann auch geschlafen, wie ein Murmeltier, sobald wie ich ins Bett gehüpft bin. Bis der Donner mich geweckt hat. Also ein Krach war das, wie wenn die ganze Welt einstürzen täte. Gott sei uns gnädig. Ich dachte doch glatt, der ganze Himmel kommt auf uns runter, um uns zu bestrafen. Und hab mich bekreuzigt und ein Ave Maria gesagt, wie diese schrecklichen Gewitterblitzer in Gibraltar. Und da kommen sie und wollen einem erzählen, es gibt keinen Gott. Was kann man denn noch machen, wenn alles um einen herum zusammenkracht? Doch überhaupt nichts. Bloß, dass man bittere Reue empfindet. Wie die Kerze zum Beispiel, die ich an dem Abend in der Kapelle in der Whitefriar Street für die Maifeier angezündet habe. Die hat uns ja auch Glück gebracht. Obwohl er darüber spotten würde, wenn er sowas hörte. Weil er ja nie zur Kirchenmesse geht oder zur Gemeindeversammlung. Er sagt, deine Seele. Du hast gar keine Seele in dir drinnen, bloß graue Zellen. Weil er nämlich überhaupt keine Ahnung hat, wie das ist, wenn man eine hat. Ja, wie ich die Lampe angezündet habe. Ja, weil er doch glatt seine 3 oder 4 Mal gekommen sein muss. Mit diesem grässlich großen roten Vieh von einem Ding, was er hat. Ich dachte doch glatt, ihm platzt die Ader, oder wie zum Teufel sie das nennen. Obwohl seine Nase an sich gar nicht so groß ist. Also was das wieder für ein Einfall war. Uns so zu erschaffen mit einem großen Loch in der Mitte. Wie die Zuchthengste rammen sie es einem rein. Weil es ist ja überhaupt alles, was sie von einem wollen. Und dazu diesen entschlossenen, bösen Blick in seinem Auge. Ich musste die Augen halb zumachen. Trotzdem, so fürchterlich viel Saft hat er auch wieder nicht auf der Pfanne, wie ich ihn zurückziehen ließ und auf mir zu Ende machen, soll ja angeblich gesund sein. Nicht eher zufrieden, als bis sie uns dick gemacht haben wie Elefanten. Und ich weiß nicht was. Mal angenommen, ich riskiere, dass ich noch eins kriege. Nicht von ihm, aber obwohl... Wenn er verheiratet wäre, dann hätte er ja bestimmt ein schönes, starkes Kind. Aber ich weiß nicht. Poldi hat doch mehr Saft in sich. Ja, also, das wäre natürlich die Wucht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er Josie Paul getroffen hat. Und die Beerdigung. Und dass er über Milch und Beulen nachgedacht hat. Das hat ihn ganz schön in Fahrt gebracht. Also von mir aus kann er denken, was er will jetzt. Wenn er was davon hat. Ich weiß doch genau, dass die gerade bisschen am Techteln waren, wie ich auf der Bildfläche erschienen bin. Er hat doch dauernd getanzt mit ihr und draußen gesessen, an dem Abend von Georgina Simpson, ihrem Einzugsschmaus. Und dann wollte er mir doch partout noch einreden, er hätte bloß nicht mit ansehen können, dass sie Mauerblümchen war. Das war auch der Grund, dass wir uns dann nach Takt und Noten über Politik in die Haare geraten sind. Damit hat nämlich er angefangen, nicht ich, wie er das sagte. Wegen unserem Herrn Jesus, dass der Tischler gewesen wäre. Am Schluss hatte er mich glatt so weit, dass ich am Heulen war. Natürlich, Frauen sind ja so empfindlich in all den Sachen. Hinterher war ich stinkwütend auf mich selber, dass ich nachgegeben hatte, bloß weil ich wusste, er war verknallt in mich. Und er sagte, er war der erste Sozialist. Also damit hat er mich derart geärgert, dass mir einfach die Spucke wegblieb. Trotzdem... Er weiß ja eine Menge von lauter so Sachen, besonders über den Körper und das Innere. Ich wollte das selber schon oft mal studieren, was wir so alles in uns haben. In dem ärztlichen Ratgeber für die Familie. Ich konnte ihn dauernd reden hören, seine Stimme. Wie das Zimmer gerappelt voll war und beobachten hinterher. Ich habe dann so getan, wie wenn ich mit ihr über Kreuz wäre wegen ihm. Weil er doch immer auf die eifersüchtige Tour kam. Etwa wenn er fragte, wo gehst du hin und ich sagte, zu Floy. Und da hat er mir dann Lord Byrons Gedichte geschenkt. Und die 3 Paar Handschuhe. Und damit war das erledigt. Ich könnte ihn ja ganz leicht dazu bringen, dass er sich wieder verträgt. Jederzeit. Ich weiß eine Menge Tricks da. Zum Beispiel ihn fragen, ob er mir nicht den Blusenkragen glatt ziehen will. Oder ihn mit dem Schleierstreifen und mit den Handschuhen beim Ausgehen. Ein Kuss. Dann wird ihm gleich der Kopf schwirren. Obwohl, na schön, das werden wir dann ja sehen. Soll er doch ruhig hingehen zu ihr. Sie wäre natürlich hoch entzückt darüber und würde so tun, wie wenn sie unsterblich verliebt wäre in ihn. Das würde mir auch gar nicht so viel ausmachen. Ich ginge einfach zu ihr hin und fragte sie, liebst du ihn? Und sehe ihr dabei direkt in die Augen. Also mir könnte sie nichts vormachen. Aber er könnte sich vielleicht einbilden, er wäre es tatsächlich und ihr eine Liebeserklärung machen auf seine plapprige Tour, wie er mir gemacht hat, obwohl ich mich ja mordsmäßig anstrengen musste, bis ich die aus ihm raus hatte, obwohl ich ihn gerade deswegen mochte. Daran sah man ja, dass er sich beherrschen konnte und nicht so leicht herumzukriegen war, seinem Antrag, obwohl ihr das Ganze gar nicht passte. Ja, an dem Tag. Damals, wie ich von einem Lachkrampf in den anderen fiel, ich konnte einfach nicht aufhören mit Kichern wegen, dass mir die ganzen Haarnadeln eine nach der anderen rausgefallen sind bei der Masse Haar, die ich hatte. Du bist ja jetzt immer blendend bei Laune, sagte sie. Ja, weil es sie wurmte. Weil sie genau wusste, was es bedeutete. Weil ich ihr immer häppchenweise erzählt habe, was so vorging zwischen uns. Nicht alles, aber gerade genug, um ihr den Mund wässrig zu machen. Aber das war nicht meine Schuld. Sie ließ sich nicht mehr oft blicken, wie wir dann verheiratet waren. Also das möchte ich wohl wissen, wie sie jetzt so geworden ist, nach dem Leben mit diesem Schwachkopf von Ehemann. Ja. Ihr Gesicht fing schon an, ganz erschöpft und verhetzt auszusehen das letzte Mal, wie ich sie sah. Da hatte sie sicher gerade einen Krach mit ihm hinter sich, weil ich das ja sofort gemerkt habe, dass sie mich in ein Gespräch über Ehemänner verwickeln wollte und über ihn reden, um ihn schlecht zu machen. Was war das doch, was sie mir da erzählt hat? Ah, ja, dass er manchmal immer ins Bett geht mit seinen dreckigen Schuhen an, wenn er seinen Rappel kriegt. Also das muss man sich mal bildlich vorstellen, mit so einer Type ins Bett zu müssen. Der kann einen doch jeden Moment umbringen. Mann, oh Mann. Na schön, es gibt auch andere, aber eine Macke hat praktisch jeder. Und der aber jetzt, der läuft in seinen Hausschlappen rum und ist scharf auf 10.000 Pfund wegen der Postkarte mit dem Ab. Ach du grüne Neune, bei sowas kriegt man doch das kalte Gähnen. Das würde einen doch zu Tode langweilen. Wahrhaftig noch zu blöd, um sich die Stiefel auszuziehen. Also, was sollte man mit so einem Mann wohl anfangen? Ich würde lieber gleich 20 Mal sterben, als wir einen anderen von der Sorte heiraten. Sie sind ja alle so verschieden. Beulen redete über, wie man Fuß gebaut wäre. Ist ihm sofort aufgefallen, noch bevor er vorgestellt war, wie ich mit Poldi in der Dublin Bakery Company war und so gelacht habe und versucht zuzuhören. Ich habe immer mit dem Fuß gewippt. Wir bestellten uns 2x Tee und trocken Brot und Butter. Ich sah, wie er rüberguckte, mit seinen beiden Schwestern, den alten Jungfern. Wie ich aufstand und die Bedienung fragte, wo es hier lang ginge. Ist mir doch schnurzegal, wenn's schon aus mir raustropft alles. Und dann diese geschlossenen schwarzen Hosen. Los wegen ihm gekauft, weil er das wollte. Glatt eine halbe Stunde braucht man, um die runterzukriegen. Hat er mich ganz nass gemacht, andauernd. Irgend so eine brandneue modische Albernheit. Praktisch jede Woche, so eine lange hatte ich. Und ja, dann hatte ich auch noch meine Wildlederhandschuhe vergessen, auf dem Sitz hinten, die ich ja dann nie wiedergekriegt habe. Irgendeine elende Diebin. Und er wollte ja unbedingt noch, dass ich's in die Irish Times setze. Verloren, auf der Damentoilette, DBC Dame Street. Finderin bitte abgeben bei Mrs. Marion Bloom. Jedenfalls habe ich gesehen, wie er mir auf die Füße guckte, wie ich durch die Drehtür rausging. Und er sah rüber, wie ich rüber sah. Und 2 Tage danach bin ich nochmal zum Tee hingegangen, weil ich hoffte, aber er war nicht da. Ich finde ja meine Füße gar nicht so besonders. Trotzdem, einmal habe ich ihn einen ganzen Abend damit beschäftigt. Damals, nach Goodwins verpfuschten Konzert. Es war derart kalt und windig. Na schön, wir hatten den Rum im Haus und Punsch gemacht. Und das Feuer war noch nicht ganz aus. Und da bat er mich, ich soll doch die Strümpfe ausziehen. Auf dem Kaminvorleger in der Lombard Street habe ich gelegen. Na schön. Und ein andermal waren es meine dreckigen Stiefel. Also wenn es nach ihm ginge, müsste ich durch sämtliche Pferdeäpfel laufen, die ich nur auftreiben könnte. Aber natürlich ist er nicht ganz dicht auf dem Gebiet. Wie der ganze restliche Verein, den ich, was hat er gesagt? Ich könnte der Katie Lenner glatt 9 von 10 Punkten vorgeben und würde sie immer noch schlagen. Was das denn heißen sollte, habe ich ihn gefragt, habe vergessen, was er sagte. Weil gerade die Spätausgabe durchkam und der Mann mit dem krausen Haar in der Lukenmolkerei, der so höflich ist. Ich glaube, ich habe sein Gesicht schon früher mal irgendwo gesehen, fiel mir auf, wie ich gerade die Butter am Kosten war. Da habe ich gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und auch Bartle Darcy, über den er sich immer lustig gemacht hat, wie er anfing, mich auf den Chorstufen abzuküssen, als ich Gounods Ave Maria gesungen hatte. Worauf noch warten, holde Maid? Küss auf die Stirne mich und scheide. Eines Tages werde ich ihm davon erzählen, aber nicht jetzt. Und ihn überraschen. Jawohl. Und dann nehme ich ihn damit hin und zeig ihm den Ort, wo wir sowas gemacht haben. Na also, jetzt weißt du's. Schluck's runter oder lass es bleiben. Er denkt ja doch immer, dass nichts passieren kann, ohne dass er's weiß. Dabei hat er keine blasse Ahnung gehabt von wegen meiner Mutter, bis wir verlobt waren. Sonst hätte er mich nie im Leben so billig gekriegt. Obwohl er ja selber noch 10-mal schlimmer war. Wie er mich gebettelt hat zum Beispiel. Ich soll ihm doch ein ganz kleines Stückchen von meinem Schlüpfern abschneiden. Das war an dem Abend, wie wir am Kenilworth Square langkamen. Er küsste mich in die Öffnung von meinem Handschuh. Natürlich hat er glatt eine Macke, was Schlüpfer betrifft. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, wie er immer nach diesen unverschämten Dingern auf den Fahrrädern schielt, die sich die Röcke bis zum Nabel hochwehen lassen. Überhaupt, die Schlüpfer. Das ging die ganze Zeit so, bis ich ihm versprach, ich schenke ihm die von meiner Puppe, dass er sie in der Westentasche bei sich tragen kann. Oh, Maria Santissima. Maria Santissima. Man kann nie wissen, auf was für Einfälle die kommen, wenn sie mit einem allein sind. Derart scharf sind sie darauf. Aber wenn nun jemand vorbeikam? Also, jedenfalls habe ich etwas hochgehoben dann und ihn außen an seine Hose berührt. Genauso wie ich später dann immer bei Gardner mit meiner Ringhand. Ja. Bloß damit er mir nicht noch auf schlimmere Gedanken kam, wo das da doch viel zu öffentlich war alles. Ich war beim Mords neugierig, ob er wohl beschnitten war? Und er war am Zittern wie ein Wappelpudding am ganzen Leibe. Die wollen immer alles zu schnell machen, holen die ganze Lust für sich alleine raus. Und Vater wartete die ganze Zeit auf sein Abendessen. Und er meinte, ich soll doch einfach sagen, ich habe mein Portemonnaie beim Fleischer liegen gelassen und musste noch mal zurück deswegen. Also so ein Schwindler. Und dann schrieb er mir jeden Morgen einen Brief. Manchmal sogar 2 pro Tag. Irgendwie hat mir das sehr gefallen, wie er mir so den Hof machte dann. Er verstand, eine Frau zu nehmen, wie er mir die 8 großen Mohnblumen schickte, weil meiner doch am 8. war. Ich habe ihm dann auch geschrieben, an dem Abend, wie er mir das Herz geküsst hatte, an der Dolphins Barn. Das war einfach nicht zu beschreiben. Man hat ein Gefühl wie überhaupt sonst nichts auf der Welt. Aber richtig umarmen, das hat er nie gekonnt, wie zum Beispiel Gardner. Also ich hoffe doch stark, er kommt am Montag, wie er gesagt hat, um dieselbe Zeit wieder um 4. Ich finde das abscheulich, wenn Leute so andauernd reingeschneit kommen. Man geht an die Tür, man denkt, es ist das Gemüse und dann ist es irgendwer. Und man ist überhaupt nicht angezogen. Oder die Tür zur dreckigen, schlampigen Küche geht auf. An dem Tag damals, wie der alte Graukopf Goodwin vorbeikam wegen dem Konzert in der Lombard Street und ich knallrot und aus der Puste vom Abendessen noch, wo ich Stew gekocht hatte. Sehen Sie mich ja nicht an, Herr Professor, musste ich sagen. Ich schaue schrecklich aus. Ja, aber er war ein richtig alter Gentleman. In seiner Art höflicher als wie der konnte überhaupt kein Mensch sein. Und dann keiner da, der sagt, man ist nicht zu Hause. Man musste die Gardine sehen, wie bei dem Botenjungen heute. Ich dachte zuerst, es ist eine Ausrede, dass er erst den Port schickte und die Pfirsiche. Und fast war ich schon so weit, dass mir der Geduldsfaden riss, weil ich dachte, er versucht, mich zum Narren zu halten. Aber da habe ich seinen Tataratat an der Tür erkannt. Er muss sich einfach ein bisschen verspätet haben, weil es schon 2:15 war, wie ich die zwei Daedalus-Mädchen von der Schule kommen sah. Heute in einer Woche gehen wir ja nach Belfast. Nur gut, dass er dann auch nach Ennis muss. Zum Jahrestag von seinem Vater am 27. Mann, oh Mann, das wäre gar nicht angenehm, wenn er... Mal angenommen, unsere Zimmer im Hotel liegen nebeneinander und irgendwelche Spielchen gingen los in dem neuen Bett. Dann könnte ich ihm doch nicht einfach sagen, hör auf und lass mich in Ruhe, wo doch er in dem anderen Zimmer wäre. Oder vielleicht irgendein protestantischer Geistlicher mit einem Husten, der an die Wand klopfte dann. Er würde es nicht glauben am nächsten Tag, dass wir gar nichts gemacht hätten. Ein Ehemann, das ist ja gut und schön. Aber einen Liebhaber kann man nicht an der Nase herumführen. Besonders, wo ich ihm doch erzählt habe, wir machen schon lange überhaupt nichts mehr. Aber das hat er mir natürlich sowieso nicht geglaubt. Nein, besser er bleibt, wo er ist. Nein. Und übrigens, passiert ja auch immer irgendwas mit ihm. Damals, wie wir zu dem Mellow-Konzert in Maryborough fuhren, er hatte kochend heiße Suppe bestellt für uns beide. Da läutet auf einmal die Glocke, er stürzt raus auf den Bahnsteig, die Tasse mit der schwappenden Suppe in der Hand und löffelt dabei dauernd weiter. Mann, hatte der Nerven. Und der Kellner hinter ihm her und macht einen Mordskrach. Und alles kreischt und läuft durcheinander, weil der Zug abfahren wollte. Aber er wollte partout nicht bezahlen, bevor er nicht fertig war damit. Die beiden Herren in dem 3. Klasse-Wagen sagten, er hätte ganz recht. Und das hatte er auch. Er ist ja so eigensinnig manchmal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. Bloß gut, dass er die Abteiltür dann mit dem Messer aufkriegen konnte. Sonst hätten sie uns noch bis nach Cork mitgeschleppt. Ich nehme ja an, das Ganze war bloß ein Racheakt an ihm. Ja. Oh, ich fände es ja himmlisch, so im Zug fahren. Oder in einem Wagen mit schönen weichen Polstern. Bin ja gespannt, ob er 1. Klasse für mich nimmt. Vielleicht kriegt er Lust und macht es im Abteil mit mir. Gibt dem Schaffner einfach ein Trinkgeld. Na schön. Aber wahrscheinlich sitzen da wieder die üblichen Idioten von Männern rum und gaffen uns an mit Augen derart stupide. Also schlimmer geht's gar nicht mehr. Das eine Mal, das war eine Ausnahme. Der einfache Arbeiter, der uns allein ließ im Abteil. Den Tag, damals, wie wir nach Hoth fuhren, über den hätte ich ganz gerne was Näheres gewusst. 1 oder 2 Tunnel vielleicht, dann muss man aus dem Fenster sehen. Umso schöner dann, wenn man wiederkommt. Also, mal angenommen, ich käme überhaupt nie wieder. Was würden die wohl sagen, alle? Durchgebrannt mit ihm. Also, ob er mir wohl ein hübsches Geschenk kauft? Oben in Belfast? Könnte er eigentlich, nach was ich ihm schon alles geschenkt habe? Es gibt da fantastische Wäsche. Oder einen von diesen hübschen Kimono-Dingern. Ich muss meine Mottenkugel kaufen, wie ich früher schon mal hatte, zum in die Schublade legen mit den Sachen. Es wäre ja toll aufregend, mit ihm einkaufen zu gehen. Lauter so Sachen zu kaufen in einer fremden Stadt. Am besten lasse ich den Ring hier zu Hause. Muss eine Ewigkeit drehen, um ihn über den Knöchel zu kriegen. Sonst hängen sie es womöglich noch an die große Glocke in ihren Zeitungen. Oder zeigen mich bei der Polizei an. Aber so denken sie bestimmt, wir sind verheiratet. Ach, sollen sie doch alle ersticken mit ihrem Schandmaul. Einen feuchten Dreck schert mich das. Er hat nun mal viel Geld und zum Heiraten keine Laune. Also ist's nur recht, wenn jemand es ihm rausquetscht. Hübsches Zeug war das. Der blaue Anzug, den er anhatte, und die elegante Krawatte und die Socken mit dem himmelblauen Seidendingern dran. Der ist bestimmt nicht schlecht gebettet. Das sehe ich schon an dem Schnitt von den Sachen. Und die schwere Uhr noch, die er hat. Aber paar Minuten später war er wie ein richtig gehender Teufel. Wie er wiederkam mit der Spätausgabe. hat die Wettscheine zerrissen und wie ein Verrückter geflucht, weil er 20 Pfund verloren hatte. Er sagte, er hat sie mit diesem Außenseiter verloren, der gewonnen hat. Und die Hälfte hatte er für mich gesetzt. Auf Lenahans Tipp hin. Mann, hat er den in die tiefste Hölle verwünscht? Den Schmarotzer. Er hat sich bei mir ziemlich viel herausgenommen nach dem Glencree-Dinner damals, wie wir von der langen Ratterfahrt über den Featherbed Mountain zurückkamen, wo mich der Lord Mayor mit seinen dreckigen Augen angestiert hatte. Waldillen, der dicke Heide. Zuerst war mir beim Dessert aufgefallen, wie ich die Nüsse mit meinen Zähnen am Knacken war. Also, am liebsten hätte ich das Hühnchen ja einfach in die Finger genommen und so abgenagt. Es war derart lecker und rösch und so zart wie noch was. Bloß, weil ich keine Lust hatte, das ganze Zeug auf meinem Teller zu essen. Die Gabeln und Fischmesser da waren echt Silber. Alle gestempelt. Sowas möchte ich auch mal haben. Ich hätte ganz leicht paar davon in meinem Muff verschwinden lassen können, wie ich am Spielen war damit. Dieses ewige Rumhocken in Restaurants für Geld. Wegen dem bisschen, was man sich da in den Magen schlingt? Wir müssen noch dankbar sein für unsere schäbige Tasse Tee. Als großes Kompliment, dass man so richtig sieht, wie die Welt eingeteilt ist. Jedenfalls, wenn das so weitergeht, brauche ich mindestens erst mal 2 neue gute Hemden und... Aber ich weiß nicht, was für eine Sorte Schlüpfer er mag. Überhaupt keine, glaub ich. Hat er das nicht gesagt? Ja. Und in Gibraltar, die halben Mädchen, die haben ebenfalls überhaupt nie welche getragen. Nackt, wie Gott sie schuf. Und eins von diesen knapp sitzenden Korsetts brauchte ich eigentlich auch. Die so billig angeboten waren in der eleganten Frauenwelt. Mit elastischen Zwickeln auf den Hüften. Das eine, was ich habe, hat er mir ja wieder gemacht. Aber das taugt nichts. Was haben die da doch geschrieben? Verleiht eine entzückende Figur 11,6. Beseitigt den unschönen breiten Wulst über dem verlängerten Rücken. Lässt Fettansatz verschwinden. Mein Bauch ist ein bisschen zu dick. Ich muss mir das Stout beim Essen verkneifen. Oder ich müsste wieder ein paar Atemübungen machen. Möchte wissen, ob dieser Schlankmacher wohl was taugt. Man kann es natürlich auch übertreiben. Dünne sind gar nicht so sehr die Mode jetzt. Aber Strumpfbänder, die Art wie ich habe. Das violette Paar zum Beispiel, was ich heute getragen habe, das war alles, was sie mir gekauft hat, von dem Scheck, den er am ersten kriegte. Oh nein, da war noch das Schönheitswasser, wo ich gestern den letzten Rest verbraucht habe. Ich habe ihm immer und immer wieder gesagt, lass mir das in demselben Geschäft noch einmal machen. Und vergiss es nicht. Gott weiß alleine, ob es überhaupt den Auftrag gegeben hat. Also, wenn ich mal was in die Finger kriege, dann hau ich's aber auf den Kopf. Das kann ich dir flüstern. Mit eleganten Sachen und so. Ich will immer eine Handvoll Tee in den Topf werfen. Irgendwie dieses ewige, lausige Knausern und Getue. Wenn ich mir ein paar alte Latschen kaufe sogar. Gefallen dir meine neuen Schuhe? Ja, was haben sie denn gekostet? Ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Das braune Kostüm und den Rock und Jacke. Und das eine in der Reinigung. 3 insgesamt. Was ist das schon für eine Frau? Den alten Hut habe ich auftrennen müssen und den anderen damit flicken. Die Männer drehen sich nicht mehr nach einem um und von Frauen wird man geflissentlich übersehen, weil sie wissen, man hat keinen anständigen Mann. Und dann... Wo alles jeden Tag teurer wird? Bei den 4 Jahren noch, die ich habe? Bis 35? Nein. Ich bin, was ich bin. Überhaupt. Ich werde im September 33. Stimmt doch, oder? Was also? Ach, egal. Aber zum Beispiel diese Mrs. Galbraith, die ist doch viel älter wie ich. Hab sie gesehen, wie ich letzte Woche aus war. Also der ihre Schönheit ist auch ziemlich im Schwinden. Dabei war sie eine entzückende Frau. Mit dem prachtvollen Haar, was sie hatte, bis runter auf die Taille. Wie sie das immer zurückgeworfen hat. Wie Kitty O'Shea oder Grantham Street. Das war immer das Erste, was ich jeden Morgen gemacht habe, dass ich rübergesehen habe, wie sie es kämmt. Also glatt, wie wenn sie verliebt darin wäre und ganz voll davon. Schade, dass ich sie erst näher kennengelernt habe an dem Tag, wo wir wegzogen. Ja. Ja, und diese Mrs. Langtry, die Lilie von Jersey, in die sich der Prinz of Wales verliebt hatte. Also ich finde ja, sowas ist nichts anderes als wie der erstbeste Mann sonst auch, der draußen rumläuft, bloß dass er eben König heißt. Gebaut sind sie alle gleich, bloß der von einem Schwarzen. Also den würde ich doch gern mal probieren. Eine Schönheit bis, was war sie eigentlich? So 45. Und es gab da doch irgendeine komische Geschichte über den eifersüchtigen alten Ehemann. Was war das doch noch alles? Und ein Außenmesser, womit er... Nein, er zwang sie, irgend so ein Blechding unten rumzutragen und der Prince of Wales dann, ja, der hatte das Außenmesser. Also, das kann doch nicht wahr sein. Sowas, genauso wie ein paar von diesen Büchern, die er mir mitbringt. Die Werke von Meister François sowieso, der sogar Priester war, glaube ich, über wie sie ein Kind durch ihr Ohr zur Welt bringt, weil ihr der Steißdarm verrutscht war. Also das ist ja wirklich reizend, dass ein Priester solche Worte schreibt. Er sollte doch wahrhaftig diesen Freeman an den Nagel hängen, mit den lumpigen paar Schilling, die er da rausholt, und in ein Büro gehen oder sonst was, wo er regelmäßig Gehalt kriegt, oder eine Bank, wo er vielleicht dann auf einem Thron sitzen könnte und den ganzen Tag Geld zählen. Aber natürlich trödelt er viel lieber im Haus rum, sodass man sich kaum noch rühren kann, wenn er überall im Wege steht. Was hast du denn heute vor? Also wenn er doch wenigstens Pfeife rauchen würde, wie Vater, dass er ein bisschen wie Mann riecht. Oder dieses Getue, wie wenn er sich die Hacken abläuft wegen seinen Annoncen. Alles bloß Bummelei. Bildet sich ein, er versteht, wer weiß was von Frauenkleidung und Kochen und kippt dabei alles rein, was er bloß in den Schränken findet. Wenn ich mich jedes Mal nach ihm richten täte. Also, bei jedem verdammten Hut, den ich aufsetze, passt mir der. Ja, den nimm. Der ist genau richtig. Der eine, der mir wie eine Hochzeitstorte auf dem Kopf saß und meterweit Abstand, von dem fand er auch, dass er mir passte. Oder der Pottdeckel, der mir hinten bis auf den Hintern runterhing? Wie auf Kohlen wegen dem Ladenmädchen da, in der Grafton Street. Und ich Unglücksrabe bring ihn da auch noch selber rein. Also so etwas Unverschämtes, wie die mit ihrem affigen Grinsen. Er war ganz schrecklich steif und kein Wunder. Aber das änderte sich, wie er das zweite Mal hinsah. Poldi, so eigensinnig wie üblich, wie bei der Suppe. Aber ich habe genau gesehen, wie er nach meiner Brust schielte, als er aufstand, um mir die Tür aufzumachen. Ich habe bloß halb gelächelt, hab gewusst. Meine Brust hat gewirkt, da an der Tür, wie er sagte, tut mir wirklich furchtbar leid. Und ich bin sicher, sie waren... Ja, also ich glaube, er hat sie direkt ein bisschen fester gemacht, indem, dass er sie immer so lange gesaugt hat. Ich bin richtig durstig geworden davon. Titten nennt er sie. Da habe ich doch lachen müssen. Ja, bei dieser einen jedenfalls wird der Nippel steif beim geringsten Anlass. Das soll er doch unbedingt weitermachen. Und ich werde auch die geschlagenen Eier mit Masala nehmen. Davon werden sie schön dick. Für ihn sind sie eigentlich wirklich so schön. Natürlich. Im Vergleich zu, wie ein Mann aussieht, mit seinen zwei Säcken voll und dem anderen Ding, was da an ihm runterhängt, oder einem entgegenragt wie ein Hutständer. Kein Wunder, dass sie es mit einem Kappesblatt bedecken. Richtig schön. Ich meine, als Schönheit sind natürlich doch nur die Frauen. Das ist anerkannt. Wie er gesagt hat damals, ich könnte nackt Modell stehen für ein Bild bei irgendeinem reichen Kerl in der Holles Street, wie er den Job bei Haley verloren hatte und ich die Kleider verkaufen musste und im Café klimpern gehen. Also, ob ich wohl so wäre, wie auf dem Bart der Nymphe, wenn ich mir das Haar aufmache? Ja, bloß, dass sie jünger ist. Hier ist immer noch die Stelle von seinen Zehen, wo er versucht hat, den Nippel zu beißen. Ich musste laut schreien. Dabei sind sie nicht fürchterlich, dass sie einem wehtun wollen. Bei Millie hatte ich eine große Milchbrust, reichlich für zweie. Was da wohl der Grund für war? Er sagte, ich hätte mir ein ganzes Pfund pro Woche verdienen können als Amme. So aufgeschwollen war alles. An dem Morgen, dieser zart aussehende Student, der in Nummer 28 bei den Citrons abgestiegen war, Penrose, der hätte mich fast beim Waschen erwischt, durchs Fenster. Bloß, dass ich mir schnell noch das Handtuch vors Gesicht geschnappt habe. Das war dem sein Studieren. Wehgetan haben sie mir ja dauernd, wie ich Millie am Abstillen war, bis er Dr. Brady so weit gekriegt hat, dass er mir das Belladonna verschreibt. Ich musste ihn dran saugen lassen, sie waren so hart. Er sagte, es war aber süßer und dicker als wie von Kühen. Und dann wollte er mich in den Tee reinmelken. Also wirklich, manchmal ist er einfach sagenhaft. Da kann ich ein Lied von singen. Man sollte ihn in die Zeitung bringen eigentlich, wenn ich mich bloß noch an die Hälfte von den Sachen erinnern könnte und ein Buch darüber schreiben. Master Pollys gesammelte Werke. Frifrong. Ein Zug irgendwo, der pfeift. Also was diese Lokomotiven für Kraft in sich haben. Wie große Riesen. Und das Wasser läuft auf allen Seiten über sie und aus ihnen raus. Wie am Schluss von Love's Old Sweet Song. Die armen Männer, die da draußen sein müssen die ganze Nacht. Weg von ihren Frauen und Familien. In diesen Backöfen von Maschinen. Zum Ersticken war es heute wieder. Ich bin froh, dass ich die Hälfte der alten Freemans und Fotobits verbrannt habe. Wo er die Sachen immer so rumliegen lässt, er wird langsam richtig unordentlich. Und den Rest habe ich aufs WC geschafft. Er sollte mir morgen klein schneiden, statt dass sie sich weiter stapeln, da, bis nächstes Jahr. Bloß, dass da ein paar Pens dafür rausspringen. Diese ewige Fragerei, wo ist denn die Nummer vom letzten Januar? Und die ganzen alten Mäntel, die ich zusammengepasst habe und vom Flur weggeschafft, die machen doch alles bloß noch heißer, als wie es schon ist. Oh, der Regen war herrlich und erfrischend. Gleich nach meinem Schönheitsschlaf. Ich dachte schon, es wird noch so wie in Gibraltar. Du meine Güte, die Hitze da. Bevor der starke Ostwind kam, schwarz wie die Nacht. Und der gleißende Felsen, wie der da drin stand. Wie ein großer Riese, verglichen mit denen in ihrem Three Rock Mountain, wo sie sich einbilden, dass der so groß wäre. Mit den roten Schildwachen. Hier und da die Pappeln und alle weiß glühend und der Geruch von dem Regenwasser in den Zisternen. Man beobachtete in einer Tour die Sonne, die auf einen runterbrannte. Hat das ganze hübsche Kleid, was mir Vaters Freundin Miss Stanhope vom Bimarché aus Paris schickte, ist davon verblichen. Was für ein Jammer. Meine liebste Doggerina, schrieb sie drauf. Sie war sehr nett. Wie hieß sie doch? Sonst noch bloß eine Postkarte, um ihnen mitzuteilen, dass ich das kleine Geschenk abgeschickt habe. Ich habe gerade ein schönes warmes Bad genommen und fühle mich pudelwohl. Schreiben Sie doch bestimmt bald einmal wieder. Mit viel Lieben. Sie ließ Grüßen aus. An ihren Vater, auch Captain Grove, mit Herzlichre, ihr XXXXX. Sie sah überhaupt kein bisschen verheiratet aus. Richtig noch wie ein Mädchen. Er war Jahre älter als wie er Scheich. Er mochte mich furchtbar gern. Wie er den Draht runterhielt mit dem Fuß für mich, dass ich rübertreten konnte bei dem Stierkampf in La Linea. Wie der Matador Gomez das Ohr des Stiers kriegte. Also Sachen muss unser eins tragen. Wer das wohl erfunden hat? In sowas soll man dann den Killiney Hill rauflaufen, zum Beispiel bei dem Picknick. Eingeschnürt bis zum Rand, dass man kein bisschen was machen kann. In einer Gruppe mitlaufen oder aus dem Weg springen? Deswegen hatte ich auch so Angst, wie der andere wilde alte Stier anfing und die Banderilleros mit den Schärpen angriff und den zwei Dingern an ihren Hüten. Und diese Miststücke von Männern brüllten, Bravo Toro! Aber klar, Die Frauen waren genauso schlimm in ihren hübschen weißen Mantillas, wie er den armen Pferden die ganzen Innereien rausriss. Also sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört. Ja, ihm ging das ja auch jedes Mal furchtbar zu Herzen, wenn ich das Geheul von dem Hund in der Bell Lane nachgemacht habe. Das arme Vieh. Und es war krank. Was aus ihnen wohl geworden ist? Ich vermute fast, sie sind tot. Schon lange, alle beide. Man sieht alles wie durch einen Nebel. Fühlt sich so alt davon. Ja. Also, diese Decke ist so schwer auf mir. Ach, so ist's besser. Ich habe nicht mal ein einziges anständiges Nachthemd. Oh, dieses Ding hier rollt sich immer unter mir auf, neben ihm. Und wenn er seine Zicken macht, ach ja, so ist's besser. Was habe ich mich immer gewälzt in der Hitze? Mein ganzes Hemd war nass von Schweiß. Klebte mir zwischen den Hinterbacken auf dem Stuhl, wie ich aufstand. Sie waren derart prall und fest, wie ich auf die Sofakissen gestiegen bin, um nachzusehen und die Sachen alle hochgehoben hab. Und dann die Wanzen tonnenweise nachts und die Moskitonetze. Ich konnte keine Zeile lesen. Oh mein Gott, wie lange her einem das alles vorkommt. Jahrhunderte. Wir fühlen uns nie wohl, wo wir sind. Vater oder Tante oder die Ehe. Man ist ewig am Warten. Und Warten. Erwartung. Führ ihn zu mir. Und Warten. Beflügle seine Schritte. Die mit ihrem verdammten Kanonengebumse und dem ganzen Krach überall. Besonders am Geburtstag der Königin, dass alles wackelte und durcheinander schepperte, wenn man nicht die Fenster aufmachte. Wenn wenigstens irgendein netter Junge drüben im gegenüberliegenden Haus. Ach, dieser Medizinstudent in der Hollis Street, hinter dem die Schwester her war. Wie ich mir am Fenster die Handschuhe angezogen habe und den Hut aufgesetzt, um ihm zu zeigen, dass ich ausgehe. Aber hat nichts kapiert, was ich meinte. Sowas von Dickschädeligkeit. Verstehen überhaupt nie, was man sagt. Man müsste es ihnen direkt auf ein großes Plakat drucken und unter die Nase halten. Nicht mal, wenn man ihnen zweimal mit der linken die Hand gibt. Er hat mich auch nicht erkannt, wie ich ihm vor der Kapelle Westland Row halb zugeblinzelt habe. Wo bleibt da ihre hochgerühmte Intelligenz, möchte ich mal wissen. Graue Zellen, die haben sie allenfalls in ihrem Schwanz, wenn du mich fragst. Diese Gunnefs vom Lande da. Im City Arms. Verstand. Hatten die weniger als wie die Bullen und Kühe, wo sie das Fleisch von verkauften. Und der Kohlmann mit seiner Bimmel, dieser Lump von einem Krachmacher, der mich mit der falschen Rechnung betrügen wollte, die aus seinem Hut zog. Also Clown hatte der. Und die Pötte und Pfannen und Kessel zum Flicken. Vielleicht ein paar alte Flaschen für einen armen Mann heute. Und keinerlei Besuch. Oder Post. Überhaupt. Außer bloß seine Schecks. Oder irgendeine Reklame, wie diese Wunderwirker, die sie ihm geschickt haben mit der Anrede »Sehr geehrte gnädige Frau«. Bloß ein Brief und die Karte von Millie heute Morgen. Schau an, aber ihm hat sie einen Brief geschrieben. Von wem hab eigentlich ich den letzten gekriegt? Oh, Mrs. Twain. Also was die wohl angekommen ist, dass sie nach so vielen Jahren wieder schreibt aus Kanada? Ja, bloß um das Rezept für Pisto Matrileno zu kriegen, was ich hatte. Floy Dillon, seit sie damals schrieb, um uns mitzuteilen, dass sie einen sehr reichen Architekten geheiratet hätte. Also ich finde das grässlich, wenn Leute immer ihre armseligen Geschichten erzählen müssen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Zum Beispiel die arme Nancy Blake, die vor einem Monat an akuter Lungenentzündung gestorben ist. Naja, so genau habe ich sie natürlich nicht gekannt. Sie war mehr Floys Freundin als wie meine. Die arme Nancy. Es ist lästig, wenn man antworten muss. Er sagt mir immer die falschen Sachen und auch nie mit Punkten und so, wie wenn er eine Rede hält. Der traurige Verlust, den sie und Sympathie, also den Fehler mache ich doch immer wieder und Neffe mit bloß ein F. Ich wollte, jemand schriebe mir einen Liebesbrief. Seiner war ja nicht besonders. Und dabei habe ich ihm extra gesagt, er kann ruhig schreiben, was er so alles möchte. Immer dann Hugh Boylan in Old Madrid. Blödes Zeug, was die Weiber glauben. Liebe besteht aus Seufzen. Ach, mein Herz, welch ein Schmerz. Also, wenn er das schriebe, wäre wahrscheinlich irgendwie sogar was Wahres dran. Aber egal. Wahr oder nicht. Es erfüllt einem jedenfalls den ganzen Tag. Und das ganze Leben. Immerzu hat man was, wo man dran denken muss. Jeden Moment. Und was so um einen herum ist. Das sieht man wie eine neue Welt. Ich könnte die Antwort im Bett schreiben. Dass er das Gefühl hat, davon ganz kurz angebunden. Bloß ein paar Worte. Die könnte er sich dann zurechtdrehen, wie er wollte. Nicht mit überstürzter Überstürzung zu handeln. Bei beiderseitiger Aufrichtigkeit. Das größte irdische Glück, eine bejahende Antwort auf den Antrag eines Gentlemen. Ach du meine Güte. Wenn das alles ist, das mag ja alles sehr schön sein. Für sie aber. Wenn man eine Frau ist, dann täten sie einen, sobald wie man nur alt wird, täten sie einen dann womöglich am liebsten auf den Müll schmeißen. Malvi. Malvi. Seiner war der Erste. Ich im Bett lag, an dem Morgen. Und Mrs. Rubio brachte ihn mit dem Kaffee rein. Stocksteif stand sie da, wie ich sie bat. Sie soll mir doch, und ich hab drauf gezeigt, mir fiel das Wort nicht ein im Moment, mir doch eine Haarnadel geben, dass ich ihn aufmachen kann damit. Ah, Orchia. Dieses ungefällige alte Ding. Und die lag auch noch direkt vor ihrer Nase, mit ihrem Zopf aus falschem Haar, den sie hatte. Und wer weiß, wie eitel auch noch. Ein Bewunderer, hatte er sich unterschrieben? Ich bin ja fast aus der Haut gefahren. Ich wollte ihn mir unbedingt an Land ziehen, wie ich sah, dass er mir folgte. Auf der Cay Real, in dem Ladenschaufenster. Dann hat er mich ganz leicht berührt, im Vorübergehen. Ja. Aber ich hätte ja nie gedacht, dass er schreiben würde. Ein Stell-Dich-Ein ausmachen. Ich hatte ihn den ganzen Tag im Mieder stecken, musste ihn immer wieder lesen. In jedem Winkel und jeder Ecke, während Vater auf dem Exerzierplatz war. Um aus der Handschrift zu sehen oder der Sprache der Briefmarken. Und ich habe auch immer zu gesungen, entsinne ich mich. Soll ich eine weiße Rose? Und ich wollte die alte blöde Uhr vorstellen, damit es nicht mehr so lange dauerte. Er war der erste Mann, der mich geküsst hat, unter der maurischen Mauer. Mein Schatz, als er jung noch war. Erst da ist mir aufgegangen, was Küssen eigentlich hieß. Wie er mir die Zunge in den Mund steckte. Sein Mund war lecker süß und jung. Ich habe ein paar Mal das Knie an ihn gedrückt, bloß um zu sehen, wie das ging bei ihm. Ich habe ihn richtig in Erregung gebracht. Er zerknautschte mir sämtliche Blumen auf dem Busen, die er mir mitgebracht hatte. Er kam nie mit den Pesetas und den Peragordas zurecht, bis ich es ihm beigebracht hatte. Aber es war zu kurz. Und dann der Tag, bevor er wegging, im Mai. Ja, es war im Mai, wie der Infant von Spanien geboren wurde. Ich bin jedes Mal so im Frühling. Wenn ich doch bloß jedes Jahr einen neuen Jungen hätte dafür. Ganz oben auf dem Gipfel unter dem Rock Gun in der Nähe von O'Haras Turm habe ich ihm erzählt, da wäre mal der Blitz eingeschlagen. Und alles über die alten Berberaffen, die sie nach Clapham schickten, ohne Schwanz. Die liefen immer einer auf dem anderen seinem Rücken bei der ganzen Vorstellung, sagte Miss Rubio. Sie war ein waschechter Felskorpion. Stahlen die Hühner auf Inces Farm und warfen mit Steinen, wenn man in die Nähe kam. Er hat mich angestarrt. Ich hatte die weiße Bluse an, die vorne offen war, um ihm Mut zu machen, so gut ich konnte. Aber nicht zu weit offen. Sie fingen gerade an, dick zu werden bei mir. Ich sagte, ich bin müde. Wir lagen oberhalb der Föhrenbucht, ein wildes Plätzchen. Ich glaube, das ist überhaupt der höchste Felsen, den es gibt. Die Galerien und Kasematten und die ganzen schrecklichen Felsen da. Und die St. Michaelshöhle mit den Eiszapfen oder wie die heißen, die da überall runterhängen. Und den Leitern. Ich hatte ganz dreckige Schuhe davon. Also, bestimmt ist das der Weg runter, wo die Affen unter dem Meer nach Afrika laufen, wenn sie sterben. Und die Schiffe weit draußen. Wie kleine Holzspäne. Das war das Dampfboot nach Malta, was vorbeifuhr da. Ja, das Meer. Und der Himmel. Man konnte machen, was man wollte. Ewig so daliegen. Er streichelte sie von außen bei mir. Das machen sie immer gerne. Ist wohl die Rundung. Und er wollte meine berühren mit seiner, bloß einen kurzen Moment. Aber ich habe ihn nicht lassen wollen. Ja, er war ganz schrecklich böse deswegen. Zuerst aus Angst. Ich kriege, man weiß ja nie, vielleicht die Schwindsucht. Oder sitze auf einmal mit einem Kind da. Embarazada. Die alte Dienerin Ines hat mir erzählt, dass schon ein einziger Tropfen, wenn er in einen reinkommt, dass der schon... Ich hab's dann hinterher mit der Banane versucht. Aber ich hatte Angst, sie bricht mir ab und irgendwo bleibt ein Stück stecken in mir. Ja, weil einmal haben sie doch aus einer Frau sowas rausgeholt, was jahrelang in ihr drin war, ganz mit Kalksalzen überzogen. Wie versessen sind sie alle darauf, dass sie da wieder reinkommen, wo sie rausgekommen sind? Man könnte glatt meinen, sie können gar nicht weit genug reinkommen und rauf. Und dann sind sie fertig mit einem, bis zum nächsten Mal. Eigentlich habe ich ihn ja höllisch gequält zuerst, wie ich ihn gereizt habe. Bei dem Hund habe ich das auch immer gern gemacht, im Hotel. Ihn auf die Palme bringen. Rüst! Wacke, wacke, wacke! Er hatte die Augen zu und ein Vogel flog unter uns. Er war ganz schüchtern. Aber trotzdem, ich mochte ihn. Wie an dem Morgen, wo er richtig ein bisschen rot wurde. Wie ich mich so über ihn gelegt habe. Wie ich die Knöpfe aufgemacht habe bei ihm und sein Ding rausgeholt und die Haut zurückgeschoben. Es hatte direkt sowas wie ein Auge mittendrin. Also eigentlich sind sie alle richtige Hinternsmänner, bloß auf der falschen Seite. Molly, mein Liebling, nannte er mich. Wie hieß er doch selber genau? Jack? Joe. Oh, Harry, Harry Mulvey. Ja, und Leutnant war er, glaube ich. Er war doch ziemlich blond. Hatte immer so ein Lachen in der Stimme. Ich war davon, wie heißt das doch? Alles war, wie heißt das doch? Einen Schnurrbart hatte er. Mein Gott. Das ist alles noch für mich, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und wenn ich dann verheiratet wäre, könnte ich was erleben. Und ich hab's ihm versprochen. Ja, treu und ehrlich. Wenn er jetzt da wäre, ließ ich ihn ganz schnell zu mir rein. Vielleicht ist er ja schon tot. Oder gefallen. Oder Kapitän längst. Oder Admiral. Es ist fast 20 Jahre her. Verschiefung. Schon wieder dieser Zug. So ein wimmernder Ton. Einst in jenen teuren, too-hotten Tagen, die nimmer wiederkehren. Ich mach die Augen zu, atme. Die Lippen vorgewölbt, Kuss. Trauriger Blick. Die Augen offen, Piano, ehe Nebel auf die Welt sich senkt. Also dieses Ebel auf finde ich blöd. Kommt Love, Sweet Song. Da drehe ich voll auf, wenn ich nochmal wieder an die Rampe komme. Kathleen Kearney und ihr Glumpatsch. Schreihälse. Miss Sowieso, Miss Sivosi, Miss Sowosiwieso. Nichts wie lauter Spatzenfürze mit ihrem ewigen Gestichel und dem Gequatsche über Politik, wo sie so viel von verstehen, wie man Hintern am Abend über Gott und die Welt. Bloß um sich irgendwie interessant zu machen. Ausbackene irische Schönheiten. Ich bin eine Soldatentochter, jawohl. Und was seid ihr? Belger von Schuhmachern und Kneipenwirten. Och, Entschuldigung, Miss Kutsche. Ich dachte, sie wären ein Bollerwagen. Die würden doch glatt sofort aus den Pantinen kippen, wenn die mal die Chance kriegten, am Arm eines Offiziers die Alameda runter zu spazieren. Wie ich an dem Abend, wo das Konzert war. Meine Augen blitzten, mein Busen vor. Was sie nicht haben, Leidenschaft. Die armen Dummköpfchen. Helf ihnen Gott. Ich hab schon mehr über Männer gewusst und über Leben, wie ich 15 war, als wie die alle zusammen wissen werden, wenn sie 50 sind. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie man so ein Lied singt. Gardner sagte, kein Mann könnte meinen Mund und meine Zähne ansehen, wenn ich lächelte, so ohne, dass er sofort daran denken müsste. Ich hätte ja ohne weiteres Primadonna werden können. Bloß, dass ich ihn geheiratet habe dann. Come close, oh. Tief unten ansetzen und das Kinn zurück. Aber nicht so sehr, sonst kriegt man ein Doppel. Aber My Lady's Bower ist zu lang. Für ein Encore über das Gutschloss, bei Dämmerung mit dem Waldgraben und alles. Und der Gemächer, Wölbung. Ja, ich werde Winde, die von Süden wehen, singen, was er nach der Aufführung auf den Chorstufen gebracht hat. Ich werde den Spitzenbesatz an meinem schwarzen Kleid ändern, dass die Peppen mehr zur Geltung kommen. Und ich, ja, bei Gott, ich lasse den großen Fächer ausbessern, die sollen alle platzen vor Neid. Mich juckt andauernd das Loch, wenn ich an ihn bloß denke. Ich habe das Gefühl, ich muss schon wieder dringend, spür einen Wind in mir, aber lieber leiser machen, dass er nicht aufwacht, sonst schlappert er mich gleich wieder voll, wo ich mich doch von oben bis unten gewaschen habe, hinten, Bauch und an der Seite. Wenn wir doch wenigstens ein Bad hätten, oder ich mein eigenes Zimmer. Jedenfalls, ich wünschte, er schliefe irgendwo in einem Bett alleine, mit seinen kalten Füßen an mir dran. Dann hätte man wenigstens Platz, mal einen Furz zu lassen. Mein Gott, oder sonst was. Lieber ja vorsichtig halten. So ein bisschen nach meiner Seite. Piano. Still, sweet, sweet. Da ist der Zug nochmal. Weit weg. Ganz pianissimo. Noch einen Song. Also das war ja doch eine Erleichterung. Fasse dich kurz, lass einen Furz. Wer weiß, vielleicht war das Schweinskotelett, was ich gegessen habe mit der Tasse Tee hinterher, nicht mehr ganz gut. Bei der Hitze? Gerochen habe ich an sich nichts. Also dieser Mann in dem Metzgerladen, der immer so komisch guckt, der ist bestimmt ein großer Gauner. Ich hoffe, die Lampe da qualmt nicht, krieg sonst die ganze Nase voll Ruß. Aber immer noch besser, wie wenn er die ganze Nacht das Gas anlässt. Also, mit Schlafen ist es heute Nacht wieder mal nichts mehr. Ich hoffe, er lässt sich nicht mit diesen Medizinern ein. Die setzen ihm sonst noch einen Floh ins Ohr, dass er sich einbildet, er ist noch mal jung wieder. Also sowas. Kommt der um 4 am Morgen nach Hause? So viel war's doch, wenn nicht noch später. Trotzdem hat er immerhin noch Anstand genug gehabt, mich nicht zu wecken. Was finden Sie da eigentlich dran? So die ganze Nacht Debatten zu führen, Geld zu verplempern und immer betrunkener zu werden? Könnten Sie nicht auch Wasser trinken dabei? Und dann fängt er an und bestellt großmächtig Eier und Tee und geräucherten Schellfisch aus Finden und heißen gebutterten Toast. Wahrscheinlich sitzt er eines schönen Tages noch da wie der König des Landes und stochert mit dem falschen Ende seines Löffels in seinem Ei rum. Also wo er das wohl gelernt hat? Und wie er dann die Treppe raufgefallen kommt am Morgen mit den klappernden Tassen auf dem Tablett, wenn ich das schon höre. Und dann die Spielchen mit der Katze. Also die reibt sich an einem, weil ihr das angenehm ist. Möchte wohl wissen, ob sie Flöhe hat. Sie ist genauso schlimm wie eine Frau. Andauernd am Lecken und Schlecken. Aber die Krallen finde ich widerlich, die sie haben. Also ob die wohl irgendwas sehen, was wir nicht können? Derart am Starren, wie die immer sind? Wenn sie zum Beispiel so lange oben auf der Treppe sitzt und lauscht, wie ich immer warte. Und was für ein Räuber auch. Die schöne, frische Scholle, die ich gekauft hatte. Ich glaube, ich hole mir etwas Fisch morgen. Oder vielmehr heute. Es ist doch Freitag. Ja, das mache ich. Mit etwas Blanc-Manger, mit schwarzer Johannisbeermarmelade. Wie früher immer. Nicht diese 2-Pfund-Dosen mit Pflaumen und Apfel gemischt. Von der London und Newcastle Williams und Woods. Reicht 2-mal so lange, wenn bloß die Gräten nicht wären. Deswegen sind mir auch Aale so widerlich. Kabeljau, ja. Ich werde mir ein schönes Stück Kabeljau holen. Passiert mir immer noch, dass ich genug für 3 erwische. Vergesse ich immer wieder. Das ewige Fleischerzeug von Buckley bin ich gründlich satt. Lendenkotelett und Schlegel und Rippensteak und Halsstück vom Hammel und Geschlinge vom Kalb. Also allein der Name, das reicht mir schon. Ich möchte doch wissen, was das für ein Buch ist, was er mir mitgebracht hat. Süße der Sünde. Ist wohl von irgendeinem Lebemann, dieser Mr. de Kock. Wahrscheinlich haben die Leute ihm den Spitznamen gegeben, weil er mit seiner Pfeife von einer Frau zur anderen ist. Eine Musikakademie wollte er aufziehen. Im 1. Stock, im Wohnzimmer, mit einem Messingschild. Oder Privatpension Blum, hat er mal überlegt. Will sich total ruinieren, wie sein Vater gemacht hat. Unten in Ennis. Wie überhaupt die ganzen Sachen, was er Vater erzählt hat, die er alle machen wollte und auch mir. Aber ich habe ihn gleich durchschaut. Was er mir alles ausgemalt hat, wo wir hinfahren könnten. In den Flitterwochen. Die ganzen schönen Gegenden, Venedig beim Mondschein mit den Gondeln und der Comersee, wo er ein Bild aus einer Zeitung ausgeschnitten hatte davon. Und Mandolinen und Laternen. Oh, wie entzückend, habe ich gesagt. Also, wenn ich was gern mochte, egal was, dann hat er das immer gleich machen wollen, wenn nicht noch eher. Willst du sein, mein Mann, musst du fest daran. Er sollte einen ledernen Orden kriegen, mit einem Rand aus Knetgummi. Für all die Pläne, die er schmiedet? Er kann nicht behaupten, dass ich ihm was vormache. Das kann er wahrhaftig nicht. Ich bin einfach zu ehrlich dazu. Ist Tatsache. Wahrscheinlich denkt er womöglich, ich bin schon total am Ende und sitzen geblieben. Also das bin ich bestimmt nicht. Nein, kein Gedanke dran. Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir doch wirklich mal sehen. Na, und ganz schön aufs Flirten ist sie ja auch aus. Mit Tom, Devan, seinen beiden Söhnen. Schlägt ganz nach mir. Macht alles genauso. Das Pfeifen zum Beispiel. Mit diesen Rangen, den Murray-Mädchen. Die anderen klingeln nach ihr. Kann Millie bitte mal rauskommen? Sie ist schon sehr gefragt. Die holen schon alles aus ihr raus, was sie können. Drüben in der Nelson Street, wo sie spät abends noch mit Harry Devan seinem Fahrrad gefahren ist. Also, vielleicht ist es doch ganz gut, dass er sie hingeschickt hat, wo sie ist. Sie war ja allmählich kaum noch zu halten. Wollte andauernd auf die Schlittschuhbahn und dann, dass die schon alle Zigaretten rauchen durch die Nase. Ich hab's an ihrem Kleid gerochen, wie ich den Faden abbiss von dem Knopf, den ich hier hinten an der Jacke angenäht hatte. Vor mir hat sie nicht viel verstecken können. Das wäre noch schöner. Bloß, ich hätte in ihr nicht anheften sollen, während dass sie sie anhatte. Das bedeutet Trennung. Und der letzte Plumpudding ist auch in 2 Stücke gebrochen. Also, es geht doch alles in Erfüllung. Ja, und sie wollte nicht mal, dass ich sie küsse am Broadstone, wie sie wegfuhr. Na schön. Ich hoffe bloß, sie findet jemand, der um sie herum scharwenzelt, wie damals ich. Wie sie mit Mumps lag, die ganzen Drüsen geschwollen. Wo ist dies und wo ist das? Natürlich kann sie noch gar nichts richtig tief fühlen. Aber ich bin ja auch nie richtig gekommen. bis ich, wie alt eigentlich, so um 22 war. Es ging alles immer daneben. Bloß die üblichen Mädchenalbernheiten und Kichereien. Natürlich ist sie zappelig. Weiß er genau, dass sie hübsch ist, mit den roten Lippen, die sie hat? Ein Jammer, dass die nicht so bleiben. Ich war ja auch so. Aber es hat keinen Zweck, damit hausieren zu gehen. Also was sie mir für Antworten gegeben hat, wie ein Fischweib. Wie ich sie gefragt habe, ob sie mal schnell läuft und holt uns ein paar Pfund Kartoffeln. An dem Tag, wie wir Mrs. Joe Gallagher beim Trabrennen trafen und sie so tat, wie wenn sie uns gar nicht sieht, in ihrer Kutsche mit Friary, dem Rechtsanwalt. Wir waren ja nicht vornehm genug, bis ich ihr zwei saftige Ohrfeigen verpasst habe, die sich gewaschen hatten. So, die war für die Antwort, die du mir gegeben hast, und die für deine Unverschämtheit. Sie hatte mich derart in Rage gebracht mit ihren Widerworten. Und ich war auch schlechter Laune, weil, wie war das doch? Irgendwas schwamm im Tee? Oder ich hatte die Nacht vorher nicht richtig geschlafen? Hatte Käse gegessen, das war's. Und ich hatte ihr immer und immer wieder gesagt, sie soll die Messer nicht so quer liegen lassen, weil sie doch überhaupt keinen hat, der sie kommandiert. Wie sie ja auch selber gesagt hat. Also wenn er ihr nicht den Kopf zurechtsetzt, dann werde ich das tun. Das war jedenfalls das letzte Mal, dass sie auf die Tränentour durchgekommen ist. Obwohl ich an sich ja genauso war. Mir hat auch keiner zu befehlen gewagt im Haus. Es ist natürlich seine Schuld, dass er uns zwei hier schuften ließ, statt schon lange eine Frau anzuschaffen. Also, ob ich wohl je noch wieder ein anständiges Dienstmädchen kriege? Aber dann würde die ihn natürlich sehen, wenn er herkommt und ich müsste sie einweihen oder sie nützt es aus. Eine richtige Plage ist das mit denen. Die alte Mrs. Fleming zum Beispiel, bei der muss man ewig hinterherlaufen, ihr alle Sachen direkt in die Hand geben. Und dann niest und furzt sie einem in einer Tour in die Töpfe. Naja, sie ist natürlich auch schon alt, kann eigentlich nichts dafür. Mein Glück ja bloß, dass ich das verrottete alte stinkige Wischtuch gefunden habe, was hinter die Anrichte gerutscht war. Ich wusste doch, da war irgendwas und habe das Fenster aufgemacht, das der Gestank abzog. Und da bringt er dann seine Freunde mit und bewirtet sie. Wie die Nacht damals, wie er mit einem Hund nach Hause kam. Also man glaubt es nicht. Wo der doch ganz leicht hätte tollwütig sein können. Besonders Simon Dedalus, sein Sohn. Dem sein Vater ist ja auch sein ewiger Nörgler und Kritisierer. Wie dem schon die Brille auf der Nase sitzt. Oder der Zylinder, den er aufhatte beim Cricket-Match. Und ein dickes, großes Loch in der Socke. Eins kommt doch immer zum anderen. Und sein Sohn, der diese ganzen Preise gekriegt hat, für, was weiß ich, auf der Mittelschule gewonnen. Also, das muss man sich mal vorstellen. Klettert er da einfach über den Zaun da, wenn ihn nun jemand gesehen hätte, der uns kennt? Ich wundere mich bloß, dass er sich nicht ein großes Loch in seine grandiosen Beerdigungshosen gerissen hat. Wie wenn das eine, was die Natur uns mitgegeben hat, nicht schon genügte. Schleift er ihn da runter, in die dreckige alte Küche. Also, ist er da noch zu retten, frage ich. Schade, dass nicht noch Waschtag war und meine alten Schlüpfer groß und breit auf der Leine zur Schau. Aber ihm wäre das ja egal. Mit dem Fleck vom Bügeleisen, den mir das alte Trampel da reingebrannt hat? Er hätte sich wohl möglich, wer weiß was, gedacht, was das wäre. Und nicht mal die Talgflecken hat sie mir rausgemacht, wie ich ihr gesagt hatte. Und jetzt geht sie einfach weg. So eine, wie sie war, wegen ihrem gelähmten Mann, weil es dem schlimmer geht. Irgendwas ist bei denen immer los. Krankheit entweder, oder sie müssen sich unter eine Operation ziehen, oder wenn's das nicht ist, dann trinkt er und schlägt sie. Und ich kann jetzt wieder rumhetzen und zusehen, wie ich eine andere kriege. Jeden Tag praktisch, wenn ich aufstehe, ist was Neues los. Ach du guter Gott. Ach du guter Gott, also. Wenn ich mal tot in meinem Grabe liege, dann werde ich hoffentlich etwas mehr Ruhe haben. Ich muss doch mal einen Moment aufstehen, wenn er mich lässt. Warte mal. Oh mein Jesus. Ja, nun ist das auch schon wieder losgegangen bei mir. Ja, soll man da nicht die Flöhe kriegen? Ja, natürlich das ganze Bimsen und Rammeln und Rumsen in mir rum, was er gemacht hat. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Freitag, Samstag, Sonntag? Da kann man doch wahrhaftig aus der Haut fahren. Falls er es nicht gerade mag, was ja manche Männer tun. Weiß Gott, irgendwas ist doch immer bei uns 5 Tage lang, alle 3 oder 4 Wochen. Die übliche monatliche Blutspende. Also da kann man doch wirklich die Grätze kriegen. Ich wette, sogar die Katzen sind besser dran als unser eins. Ob wir eigentlich zu viel Blut in uns haben oder was? Oh, du geduldiger Himmel. Es fließt aus mir raus wie ein Sturzbach. Wer weiß, vielleicht ist irgendwas innerlich mit mir nicht in Ordnung. Oder ich habe ein Gewächs in mir, wo ich die Sache doch praktisch jede Woche derart kriege. Wann war doch das letzte Mal, dass ich... Pfingstmontag, ja. Das ist doch erst 3 Wochen ungefähr. Ich muss wohl doch mal zum Doktor gehen. Bloß, es ist vielleicht dasselbe wie bevor ich ihn geheiratet habe, damals, wie ich dieses weiße Zeug immer am Rauslaufen hatte bei mir und Chloe mich zu diesem vertrockneten alten Lulatsch Dr. Collins geschickt hat. Für Frauenleiden an der Pembroke Road. Ihre Vagina nannte er es immer. Wahrscheinlich hat er deswegen die ganzen vergoldeten Spiegel und Teppiche gehabt, weil er diese reichen Ziegen von Stevens Green alle ausgeplündert hat, die in einer Tour zu ihm gerannt sind, wegen jedem kleinen Wehwehchen, ihre Vagina und ihre Cochinchina. Wie viel macht das, Herr Doktor? 1 Guinea, bitte. Und fragt mich tatsächlich, ob ich oft Ausfluss habe. Wo nehmen diese alten Kerls bloß diese ganzen Worte her? Ausfluss. Und wie er mich dabei mit seinen kurzsichtigen Augen angeschielt hat, von der Seite. Also dem würde ich nicht so weit über den Weg trauen, dass ich mich chloroformieren ließe von ihm. Oder Gott weiß was. Trotzdem, irgendwie gefiel er mir dann auch wieder, wie er sich dann hinsetzte und mir das Zeug ausschrieb, so richtig streng die Stirn gerunzelt dabei und mit seiner intelligenten Nase. Verdammt sollst du sein, du Lügenbeutel, oh, alles meinetwegen. Egal wer, bloß kein Idiot. Er war natürlich schlau genug, um draufzukommen. Das war alles, weil ich an ihn dachte. Und an seine verrückten, irren Briefe. Meine Teuerste, alles, was von deinem, alles unterstrichen, herrlichen Körper ausgeht, bringt Schönheit und Freude auf ewig. Hat er aus irgendeinem albernen Buch abgeschrieben, was er hatte. Ich hab's mir ja immer selber gemacht, 4 oder 5 Mal am Tag manchmal. Und sagte, ich hätte es nicht. Sind Sie da auch ganz sicher? Oh ja, habe ich gesagt. Da bin ich ganz sicher. Auf eine Art, dass er nichts mehr sagen konnte. Ich wusste, was als nächstes kam. Bloß eine natürliche Schwäche lag daran, dass er mich so erregte. Ich weiß nicht wieso, den ersten Abend schon, wie wir uns begegnet sind, wie ich in Rehoboth Terrace noch wohnte. Wir standen da und haben uns ungefähr 10 Minuten lang angestarrt, wie wenn wir uns schon mal irgendwo begegnet wären. Wahrscheinlich wegen, dass ich Jüdin bin und nach meiner Mutter aussehe. Er hat mich immer zum Lachen gebracht, mit was er so alles sagte. Mit dem verschmitzten Lächeln um den Mund. Und die Dolls sagten alle, er will kandidieren. Dass er Parlamentsmitglied wird. Oh, bin ich blöd gewesen damals. Dass ich sein ganzes Geschwätz geglaubt habe über Home Rule und die Land League. Und wie er mir dieses ellenlange Lied aus den Hugenotten zum Singen geschickt hat. Auf Französisch, weil das vornehmer wäre. Au beau pays de la Touraine. Was ich aber kein einziges Mal gesungen habe. Und dann dieses ewige Erklären und Salbaden über Religion und Verfolgung. Er lässt einem doch partout an nichts seine natürliche Freude. Also ich glaube, in der ganzen Schöpfung gibt es keinen zweiten Menschen mit so Gewohnheiten wie er hat. Dann sehe sich einer doch bloß mal an, wie der da schläft. Am Fußende vom Bett. Wie kann er das überhaupt so ohne Keilkissen? Ist ja bloß ein Glück, dass er nicht um sich trampelt. Sonst würde mir glatt sämtliche Zähne eintreten. Und wie er atmet überhaupt. So mit der Hand auf der Nase. Wie dieser indische Gott, den er mich mal mitgenommen hat, mir zu zeigen. An einem nassen Sonntag im Museum Kildare Street. Ganz gelb. In so einem Kinderschürzchen lag der da. Auf der Seite, auf der Hand, alle 10 Zehen ausgestreckt, wo er dann von sagte, das wäre eine viel größere Religion als wie von den Juden und unserem Herrn beides zusammen. Die ging über ganz Asien. Und den macht er jetzt nach. Wie überhaupt immer jeden nachmacht. Wahrscheinlich hat der auch immer am Fußende von seinem Bett geschlafen. Die riesigen Quanten bei seiner Frau im Gesicht. Moment. Da schlägt's von der George's Church. Moment. Drei Viertel vor, Moment. Vor zwei. Also das ist ja eine schöne Zeit, nachts nach Hause zu kommen. Und er klettert ja auch noch über den Zaun. Wenn ihn nun einer gesehen hat? Also, die kleine Angewohnheit werde ich ihm aber austreiben morgen. Wird mir zuerst mal sein Hemd vorknöpfen und nachsehen. Oder ich werde nachsehen, ob er den Pariser noch hat in seiner Brieftasche. Wahrscheinlich bildet er sich ein, ich weiß das nicht. Nein, so was Hinterfotziges, die Männer. Ihre sämtlichen 20 Taschen reichen nicht aus für ihre Lügen. Wieso sollten wir denen wohl was erzählen eigentlich? Die glauben uns ja doch nicht, selbst wenn's die Wahrheit ist. Und dann, wie er sich da eingewickelt hat im Bett. Wie diese Babys in dem Aristokrates seinem Meisterwerk, was er mir ein anderes Mal mitgebracht hat. Wie wenn wir davon nicht schon genügend hätten. Im wirklichen Leben, auch ohne irgend so einen alten Aristokrates. Er ist ja auch der geborene Lügner. Ja, nein, irgendein kleines Hörchen ist es, wo er sich mit eingelassen hat. Sogar wie ich dabei war, mit Millie, bei den College-Wettkämpfen. Dieser Hornblower mit dem Kinderkäppchen oben auf seinem Dummkopf drauf hat uns hintenrum reingelassen. Also, da musste er seine Schafsaugen auch gleich auf diese beiden da werfen. Schützenjäger auf Deubel, komm raus. Zuerst habe ich ja noch versucht, ihm mit den Augen einen Wink zu geben. Hat aber natürlich keinen Zweck. Und auf die Tour bringt er nun sein Geld durch. Das sind die Folgen von Mr. Paddy Dignam. Sowas kommt dann dabei heraus. Ja. Sie waren alle ganz groß in Schale auf der Prachtsbeerdigung in der Zeitung. Die Boyle mitbrachte. Wenn die mal eine richtige Offiziersbeerdigung sehen, das wäre was. Mit umgekehrten Gewehren, gedämpft Trommeln. Das arme Pferd hinterher in Schwarz. Ja, El Boom und Tom Kernan, das besoffene kleine Fass von einem Mann, der sich ein Stück von der Zunge abgebissen hat, wie er das Männerklo runtergefallen ist, irgendwo in einem Lokal, total betrunken. Und Martin Cunningham und die beiden Dedalusse und Fanny McCoy, ihr Mann, der weiße Kapskopf. So ein Durstling. Die mit ihren verdrehten Augen, wie sie immer versucht hat, meine Lieder zu singen. Die sollte sich wünschen, sie könnte noch mal ganz neu geboren werden. Und ihr altes grünes Kleid mit dem Ausschnitt. Ohne sowas täte sich ja auch kein Mensch mehr nach ihr umdrehen. Wie wenn man einen Rasen bei Regen sprengt. Ich sehe da völlig klar jetzt. Und das nennen sie nun Freundschaft. Bringen sich um erst und begraben sich dann gegenseitig. Taugenichtse, allesamt. Der arme Paddy Dignam genauso. Irgendwie tut es mir ja eigentlich leid für ihn. Was soll seine Frau nun machen und die 5 Kinder, falls er nicht versichert war? Der komische kleine Brummkreisel hat ewig in irgendeiner Kneipenecke gehockt. Und war er nicht auch? Ja klar, er war auch bei dem Glencree-Dinner. Und beim Dollard, die Bassbaritone, an dem Abend, wo er sich den Schwalbenschwanz geborgt hat, um damit in der Hollow Street zu singen. Richtig reinzwängen und quetschen musste sich und grinste dabei über sein ganzes dickes Gesicht, der Dollkopf, wie ein ausgehauener Kinderpopo. Sah er nicht aus wie ein übergeschnappter Pfaffe? Also das muss ja ein Schauspiel gewesen sein auf der Bühne. Das muss man sich mal vorstellen. Da zahlt man 5 auf den präservierten Plätzen für sowas, um ihn zu sehen. Und sah man Dedalus ebenfalls. Der kam immer halb besoffen angestolpert, sang den 2. Vers zuerst. Ja. Er hatte aber auch eine fantastische Stimme. Einfach herrlich. Vögel, Liebste, lieb wohl mein Sweetheart. So hat er das immer gesungen. Nicht wie Bartle Darcy, Sweet Tart, lieb wohl. Natürlich hatte er auch eine richtige Naturstimme, wo gar keine Kunst drin war. Man kam sich vor dabei wie unter einer warmen Dusche. O Maritana, du wilde Blume, das haben wir herrlich gesungen. Obwohl es ein bisschen zu hoch war für meine Lage, sogar transponiert. Und er war damals mit May Goulding verheiratet. Aber dann hat er immer irgendwas gesagt oder getan, was alles wieder kaputt machte. Ja. Ja, er ist jetzt Witwer. Ich möchte wohl wissen, was sein Sohn für einer ist. Er sagt, er ist Schriftsteller und wird Universitätsprofessor für Italienisch. Und ich soll Stunden bei ihm nehmen. Also, worauf will er damit nun wieder hinaus, dass er ihm auch noch meine Fotografie zeigt? Ein Wunder direkt, dass er sie ihm nicht geschenkt hat und mich gleich dazu. Schließlich, warum nicht? Ich habe ihn mal gesehen, wie er zur Kingsbridge Station fuhr, mit seinem Vater und seiner Mutter. Ich war in Trauer damals. 11 Jahre her ist das jetzt. Ja. Er wäre jetzt 11. Obwohl, wozu war das überhaupt gut, dass ich in Trauer ging damals? Jetzt dürfte er ein richtiger Mann sein um diese Zeit. War ein unschuldiger Junge damals und ein allerliebster kleiner Bursch in seinem Lord Fauntleroy-Anzug und mit dem Lockenkopf wie ein Prinz auf der Bühne. Wie ich ihn bei Matt Dillon sah, mochte er mich auch. Ich entsinn mich. Das tun sie alle. Moment, bei Gott, ja. Moment, ja, halt mal. Er war doch sogar in den Karten heute Morgen, wie ich aufgelegt habe. Verbindung mit einem jungen Fremden, weder dunkel noch blond, den sie schon früher mal getroffen. Ich dachte eigentlich, er wäre gemeint. Aber er ist ja doch kein junger Spund mehr. Und ein Fremder auch nicht. Außerdem war mein Gesicht in der anderen Richtung. Was war denn die 7. Karte danach? Die Pik 10. Das bringt eine Reise zu Lande. Und dann war noch ein Brief unterwegs. Und allerlei Skandal. Ich hoffe ja nur, er hat keine so langen, fettigen Haare, die ihm ins Gesicht hängen oder ihm abstehen wie bei einem Indianer. Moment. 88 habe ich geheiratet. 88, ja. Und gestern ist Millie 15 geworden. 89. Wie alt war er denn damals bei Dillon? 5 oder 6, so um 88. Also ist er 20 oder noch mehr. Da bin ich nicht so alt für ihn, wenn er 23 oder 24 ist. Hoffentlich bloß ist er keiner von diesen blasierten Universitätsstudenten. Aber nein, dann hätte er sich nicht in die alte Küche gesetzt mit ihm und Epps Kakao getrunken und geredet. Er hat natürlich so getan, wie wenn er alles versteht. Wohlmöglich hat er ihm noch erzählt, er wäre mal auf dem Trinity College gewesen. Also zum Professor werden, ist er ja eigentlich noch sehr jung. Wie diese schönen jungen Männer, die ich unten in Margate gesehen habe, von der Seite des Felsens am Badeplatz, am Strand. Der eine stand hoch in der Sonne, nackt, wie ein Gott oder was, und tauchte dann mit ihnen ins Meer. Warum sind nicht alle Männer so? Das wäre doch immerhin ein Trost für die Frauen. Wie zum Beispiel diese kleine Statue, die er gekauft hat. Die könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Den Lockenkopf und die Schultern, den Finger gehoben, wie wenn man zuhören sollte, was er sagt. Das ist doch mal wirkliche Schönheit und Poesie. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ich möchte ihn von oben bis unten abküssen. Auch seinen allerliebsten kleinen Pimmel da. Einfach nur so, ja. Ich würde nicht mal was dagegen haben, ihn in den Mund zu nehmen, wenn gerade keiner hinsieht. Wie wenn er einen am Bitten wäre, dass man dran saugt. So sauber und weiß sah er aus, mit seinem jungen Gesicht. Also bestimmt ist das großartig, wenn ich mich mit so einem hübschen jungen Dichter einlassen kann, in meinem Alter noch. Gleich als erstes morgen früh werde ich auflegen, bis ich sehe, ob die Wunschkarte kommt. Oder ich versuch's und paare die Dame selbst und sehe, ob er rauskommt dabei. Ich werde alles lesen und studieren, was ich finden kann. Oder auch ein bisschen was auswendig lernen. Wenn ich bloß wüsste, wen er so am liebsten hat. Dass er mich nicht für doof hält. Wenn er vielleicht denkt, alle Frauen sind gleich. Und das andere, das kann ich ihm dann beibringen. Er soll sich fühlen bei mir, dass es ihm durch und durch geht, bis er halb ohnmächtig ist unter mir. Und dann wird er über mich schreiben. Liebhaber und Geliebte. Ganz öffentlich. Auch mit unseren zwei Fotografien, in allen Zeitungen, wenn er berühmt wird. Oh, aber was ist dann mit ihm? Was mache ich dann mit? Nein, das ist doch keine Art bei ihm. Er hat überhaupt keine Manieren und überhaupt kein Benehmen und überhaupt kein gar nichts in seiner Natur. Mir derart auf den Hintern zu klapsen, bloß weil ich ihn nicht Hugh nennen wollte, dieser Dummkopf, der ein Gedicht nicht von einem Kohlkopf unterscheiden kann. Ja, das hat man nun davon, dass man ihnen ihre Freiheit lässt. Zieht er sich doch die Schuhe und Hosen da direkt vor mir auf dem Stuhl aus. So ein Frechling. Fragt nicht mal um Erlaubnis und steht da so richtig ordinär in seinem halben Hemd, was sie immer anhaben. Dass ich ihn wohl möglich noch bewundere, wie ein Priester oder ein Metzger oder diese alten, scheinheiligen Heuchler zur Zeit von Julius Caesar. Natürlich hat er an sich ja ganz recht, so wie er es macht, dass er sich die Zeit so lustig wie möglich vertreibt. Klar. Aber da könnte man ja auch gleich mit einem, ja, was eigentlich, ins Bett mit einem Löwen? Mein Gott, also bestimmt wäre mit dem was Besseres anzufangen. So ein alter Löwe, der würde, naja, schön. Es lag wahrscheinlich daran, dass sie so rund und zum Anbeißen waren in meinem kurzen Unterrock, dass er nicht widerstehen konnte. Sie regen mich selber manchmal auf. Die Männer haben's doch gut. So viel Lust, wie sie aus einem Frauenkörper kriegen. Wir sind so schön rund und weiß für sie. Ich habe mir ja immer schon gewünscht, ich wäre einer zur Abwechslung mal, bloß um zu probieren, wie das ist mit dem Ding, was sie haben, was derart hart anschwillt manchmal. Bei Gott. Ja. Hab schon gedacht, ich gehe einfach zu den Kees runter. An irgendeinem dunklen Abend mal, wo keiner mich kennt, und gable mir da einen Matrosen auf, der gerade eingelaufen ist und entsprechend scharf drauf und sich einen Furz schert, wem seiner ich bin. Bloß, dass es eine Ladung los wird, oben, in einem Torbogen irgendwo. Oder einen von diesen Zigeunern in Rathfarnham mit den wilden Gesichtern, die ihr Lager ganz nah bei der Bloomfield-Wäscherei hatten, um uns unsere Sachen zu klauen, wenn sie konnten. Bloß ist wahrscheinlich wieder die Hälfte von diesen Matrosen krank und ansteckend. Oh, schieb doch deinen fetten Kadaver aus dem Weg da, Herrgott, noch einmal. Nun hör sich das einer an. Die Winde, die mein Seufzen zu dir tragen. Ja, ja. Ihr hat gut Pennen und Seufzen, der große Spinner, Don Poldo della Flora. Wenn er wüsste, wie er heute Morgen in den Karten rausgekommen ist, dann hätte er einen Grund zum Seufzen. Ein dunkler Mann irgendwie in der Patsche. Zwischen 2, 7, auch noch im Gefängnis. Für weiß der Himmel was. Na, ich weiß nicht. Und da soll ich rumschlurfen unten in der Küche, dass seine Lordschaft sein Frühstück kriegt, während er da zusammengerollt rumliegt wie eine Mumie. Möchte wohl wissen, wieso er eigentlich nicht über Nacht bleiben wollte. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist jemand Fremdes, den er mitgebracht hat. Statt durch die Straßen zu streifen, wo ihm Gott weiß, wer begegnen kann. Lichtscheues Gesindel und Taschendiebe. Seine arme Mutter sieht es gar nicht gern, wenn sie noch am Leben wäre. Er kann sich ins Unglück stürzen, für immer. Er hätte ruhig auf dem Sofa drüben schlafen können, in dem anderen Zimmer. Aber wahrscheinlich war er schüchtern, wie ein Junge, wo er ja auch noch so jung ist, kaum 20. Wegen mir? Wo ich doch dann im Zimmer direkt nebenan wäre. Er hätte mich hören können auf dem Topf. Ach was, war auch nicht weiter schlimm. Daedalus, das klingt wie die Namen in Gibraltar immer. de la Paz, de la Gracia. Ganz verteufelt komische Namen hatten sie da. Pater Villaplana von Santa Maria, der mir den Rosenkranz geschenkt hat. Rosales y O'Reilly in der Calle Las Siete Revueltas. Und Pisimbo und Mrs. Opisso in der Governor Street. Oh wei, oh wei. Was für ein Name. Ich würde sofort gehen und mich im nächstbesten Fluss ertränken, wenn ich so hieße wie die. Mein Zufall. Und dann die ganzen Straßen alle. Paradise Ramp und Bedlam Ramp und Rogers Ramp und Cratchit's Ramp und die Devil's Gap Steps. Na, jedenfalls eigentlich kann man mir nicht groß zum Vorwurf machen, dass ich ein bisschen Hals über Kopf bin. Doch, doch, ich weiß. Das bin ich ein bisschen. Aber ich erkläre vor Gott, ich fühle mich noch keinen Tag älter als wie damals. Also das möchte ich jetzt direkt wissen, ob ich das Spanisch wohl noch hinkriege, ohne dass ich mir die Zunge zerbreche dabei. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias. ¿Y usted? Sieh mal an. Alles habe ich doch noch nicht vergessen, wie ich es dachte, wegen der Grammatik. Ein Dingwort bezeichnet eine Person, einen Platz oder eine Sache. Schade, dass ich nie versucht habe, diesen Roman zu lesen, den mir die rechthaberische Miss Rubioli von Valera mit den Fragen drin, alle verkehrt rum. Ja, wie schade, dass er nicht da geblieben ist, der arme Kerl. War ja bestimmt todmüde und brauchte ganz dringend einen festen Schlaf. Ich hätte ihm das Frühstück ins Bett bringen können, mit ein bisschen Toast zum Beispiel. Oder so tun, wie wenn wir in Spanien wären und er wird langsam wach und hat keinen blassen Schimmer, wo er ist. Dos huevos estrellados, señor. Mein Gott. Manchmal fallen mir wirklich die verrücktesten Sachen ein. Aber ein großer Spaß wär's schon, mal angenommen, er bliebe bei uns. Ja, warum eigentlich nicht? Die Kammer oben steht leer und Millis Bett im Hinterzimmer? Er könnte, was er so schreibt und seine Studien an dem Tisch drinnen machen, alles, was er so kritzeln muss. Und wenn er morgens im Bett lesen will, wie ich, also wenn er das Frühstück für einen macht, dann kann er es ebenso gut auch gleich für zwei machen. Ist doch klar, ich nehme doch nicht irgendwelche Untermieter von der Straße auf, wegen ihm, wenn er so einen großen Kasten von Haus nimmt wie dieses. Ich würde mich gern mal mit einem richtig intelligenten, gebildeten Menschen unterhalten. Ich müsste mir ein schönes Paar rote Pantoffeln anschaffen, wie diese Türken mit dem Fez immer verkauft haben, oder gelbe. Und einen schönen, halbdurchsichtigen Morgenrock, den ich ganz dringend brauche. Also, jetzt gäbe ich was drum, wenn ich eine große, saftige Birne hätte, die einem auf der Zunge zergeht, wie immer, wenn ich in der Hoffnung war. Dann könnten mir seine Eier gestohlen bleiben und der Tee in der Schnurrbarttasse, die sie ihm geschenkt hat, wo ihm bloß das Maul immer größer von wird. Wahrscheinlich würde er auch meine Sahnecreme gerne mögen. Ich weiß, was ich tue. Ich werde immer ziemlich fröhlich rumlaufen, nicht zu viel allerdings, und ein bisschen singen von Zeit zu Zeit. Mi fia pieta masetto. Und dann ziehe ich mich langsam an zum Ausgehen. Presto, non son più forte. Ich ziehe mein bestes Hemd an und schlüpfe und sehe zu, dass auch ordentlich was mitkriegt davon, dass ihm sein Pimmel hübsch zum Stehen kommt. Ist alles seine eigene Schuld, wenn ich eine schändliche Ehebrecherin bin. Nur also, wenn das alles ist an Schlimmem, was wir in diesem Jammertal getan haben, weiß Gott, dann ist das nicht viel. Und sowieso tut das doch jeder. Bloß, dass es alle bloß heimlich machen und nicht zugeben. Und wahrscheinlich ist es das ja auch, wozu eine Frau überhaupt da ist. Sonst hätte er uns ja wohl nicht so gemacht, wie er hat. So anziehend für Männer. Und wenn er dann meinen Hintern küssen will, dann ziehe ich meine Schlüpfe auf und flatsche es ihm direkt ins Gesicht in Lebensgröße. Und dann kann er mir seine Zunge 7 Meilen weit ins Loch stecken, so wie er da ist. Mein Scheidegruß. Was, Viertel nach schon? Was für eine unheimliche Zeit. Wahrscheinlich stehen sie in China jetzt gerade auf, kämmen sich ihre Zöpfe aus für den Tag. Bei uns läuten die Nonnen jetzt bald das Angelus. Die haben keinen, der bei ihnen reingestolpert kommt und ihnen die Nachtruhe verdirbt. Außer bloß gelegentlich mal ein Priester oder zweie, wegen seinem Nachtgottesdienst. Der Wecker nebenan, bei Hahnenschrei, schrillt sich einen ab, wie wenn er sich selber um Sinn und Verstand bringen wollte. Lass mal sehen, ob ich noch wieder etwas eindämmern kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was sind das eigentlich für Blumen, die sie da erfunden haben, wie die Sterne? Die Tapete in der Lombard Street war viel schöner. Die Schürze, die er mir geschenkt hat, die war so ähnlich gemustert. Ich habe sie aber bloß zweimal getragen. Lieber die Lampe bisschen runterdrehen und nochmal versuchen, dass ich früh auch aus den Federn komme. Ich werde zu Lamp gehen, da neben Findlater, dass sie uns paar Blumen schicken, die ich in der Wohnung aufstellen kann, für den Fall, dass er ihn morgen mit nach Hause bringt. Heute? Was ziehe ich denn an? Soll ich eine weiße Rose tragen? Oder, halt mal, diese schönen Kuchen bei Lipton. Also ich liebe ja diesen Duft in einem reichen, großen Laden. So 7,5 das Pfund oder die anderen mit den Kirschen drin und der rosa Zucker, 11 das Kilo. Und natürlich eine schöne Topfpflanze für mitten auf den Tisch. Die kriege ich doch billiger bei... Moment, wo war das doch? Ich habe sie doch kürzlich erst gesehen noch. Ich liebe ja Blumen. Am liebsten hätte ich die ganze Wohnung täte in Rosen schwimmen. Gott im Himmel, es geht doch nichts über die Natur. Die wilden Berge, dann das Meer und die Wellen, wie sie im Rauschen sind. Und das schöne Land mit Hafer und Weizenfeldern und allen möglichen Sachen. Und das ganze schöne Vieh am Weiden. Das täte einem so richtig gut, mal wieder Flüsse zu sehen und Seen und Blumen. Alle möglichen Formen und Düfte und Farben. Sogar in den Gräbern sprießen die. Überall. Schlüsselblumen und Veilchen. Das ist die Natur. Und wenn die sagen, es gibt keinen Gott, dann kann ich bloß sagen, ich pfeif auf ihre ganze Gelehrsamkeit. Wieso gehen sie nicht hin und schaffen selber mal was? Habe ich ihn oft schon gefragt. Diese Atheisten, oder wie die sich nennen, sollen doch erstmal vor ihre eigenen Haustür kehren. Aber dann heulen sie nach dem Priester, wenn's ans Sterben geht. Und warum? Ja, warum? Weil sie Angst vor der Hölle haben. Wegen ihrem schlechten Gewissen. Na, ja. Mir machen die nichts vor. Wer war denn das erste Wesen im Weltraum, bevor das sonst jemand da war, der alles geschaffen hat? Wer denn? Ah. Das wissen sie nicht. Genauso wenig wie ich. Da sitzen sie da. Sie könnten ebenso gut versuchen, dass sie die Sonne am Aufgehen hindern, morgen früh. Die Sonne. Die scheint für dich allein, hat er damals gesagt. An dem Tag, wo wir unter den Rhododendren lagen, oben auf dem Hoth, in dem grauen Tweedanzug und mit dem Strohhut. An dem Tag, wo ich ihn so weit kriegte, dass er mir den Antrag gemacht hat. Ja. Zuerst habe ich ihm ein bisschen von dem Mondkuchen aus meinem Mund gegeben. Und es war Schalt, ja. Wie jetzt? Ja. Vor 16 Jahren. Mein Gott. Nach dem langen Kuss ist mir fast die Luft ausgegangen. Ja, er sagte, ich wäre eine Blume des Berges. Ja. Das sind wir alle. Blumen. Ein Frauenkörper. Ja, da hat er wirklich mal was Wahres gesagt in seinem Leben. Und die Sonne, die scheint für dich allein heute. Ja. Deswegen habe ich ihn auch gemocht. Weil ich gesehen habe, er versteht oder kann nachfühlen, was eine Frau ist. Und ich habe auch gewusst, Ich kann ihn immer um den Finger wickeln. Und da habe ich ihm die ganze Lust gegeben, die ich konnte. Und habe ihn so weit gebracht, dass er mich gebeten hat, ja zu sagen. Ja. Und zuerst habe ich gar keine Antwort gegeben. Hab bloß so rausgeschaut aufs Meer und über den Himmel. Ich musste an so viele Sachen denken, von denen er gar nichts wusste. Mulvey und Mrs. Stanhope und Hester und Vater und der alte Captain Groves und die Matrosen, die alle Vögel fliegen hoch. An die spanischen Mädchen, wie sie immer am Lachen waren, in ihren Schals, mit den großen Kämmen und die Versteigerungen morgens immer. Die Griechen und Juden und Araber und weiß der Teufel, wer sonst auch alles von allen Enden Europas. Und die Duke Street und der Geflügelmarkt, wie da alles am Gackern war, vor Larby Sharon und das alte Schloss, tausende von Jahren alt schon. Ja. Und die hübschen Mauren, alle ganz in Weiß und mit Turbanen wie Könige, wie sie einen baten, man soll doch Platz nehmen in ihren winzig kleinen Lädchen. Oh, und das Meer, glührot manchmal, wie Feuer. Und die herrlichen Sonnenuntergänge und die Feigenbäume in den Alameda-Gärten. Ja, und die ganzen komischen kleinen Straßen und Gässchen und rosa und blauen und gelben Häuser und die Rosengärten und der Jasmin und die Geranien und Kaktusse und Gibraltar als kleines Mädchen, wo ich eine Blume des Berges war. Ja, wie ich mir die Rose ins Haar gesteckt habe, wie die andalusischen Mädchen immer machten. Oder soll ich eine rote tragen? Ja, und wie er mich geküsst hat. Unter der maurischen Mauer. Und ich hab gedacht, na schön, eher so gut wie jeder andere. Und hab ihn mit den Augen gebeten, er soll doch nochmal fragen. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich will. Ja, sag ja, meine Bergblume. Und ich hab ihm zuerst die Arme um den Hals gelegt. Und ihn zu mir niedergezogen, dass er meine Brüste fühlen konnte, wie sie dufteten. Ja, und das Herz ging ihm wie verrückt. Und ich hab ja gesagt. Ja, ich will. Ja. Ulysses. Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. Aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 18 Penelope. Mit Birgit Minichmeier als Marion Molly Bloom. Ton Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.